Dann Dankeschön und danke auch für das Erscheinen zu späterer Stunde noch heute zum Late Night Lacan, zu meinem Vortrag, den ich genannt habe, das Subjekt zwischen Einschrift und Auslöschung, Erfahrnisses. Es geht um zwei Kapitel, Kapitel 16 und 17 von Lacans Seminar 11. Und ich habe den Ivo, der auch bei uns bei der Sektion Logik dabei ist, der hat mir, wie er erfahren hat, dass ich heute davon sprechen möchte, also von Erfahrnissen sprechen möchte, hat er mir diesen Comic geschickt. Er ist halt leider nicht da, aber ich habe den zu passend gefunden, dass ich ihn doch noch drauf getan habe, weil ich glaube, es geht eben genau darum in Wirklichkeit. Also es geht genau um diesen kleinen Schritt von dieser Frage, oder diese Aussage, if there only was a way to escape. Und diese kleine Bewegung zwischen außerhalb des Bildes und innerhalb des Bildes, wobei es ganz wichtig ist und ganz geglückt ist, dass hier noch so ein kleines Sternchen, so ein kleiner Rest bleibt. Und ja, ich denke, das ist ganz passend. Ich möchte an dieser Stelle jetzt gar nicht mehr dazu sagen, weil vielleicht können wir dann nachher noch davon reden. Ich möchte ganz kurz noch sagen, wie das heute ungefähr ablaufen soll. Magst du nicht reinkommen in den Sesselkreis auch? Das ist vielleicht gemütlicher. Es gibt auch noch so ein kleines Handout. Ich rede eigentlich viel drauf, nur der Fahrplan sozusagen. Und zwar, ich möchte den Workshop gerne in zwei Teile teilen. Der erste Teil, ich möchte zuerst ein paar einleitende Worte sagen, dann durch das Kapitel 16 führen, weil ich mir nicht ganz klar war, wie viel Background-Wissen es zu dem Seminar schon gibt und generell zum Begriff der Erfahrnisse, zum Begriff der Separation, der Alienation. Deswegen wollte ich damals so ein bisschen durchführen und ein paar Begriffe erklären. Dann soll auch Platz für Diskussion und Fragen zwischendurch auch sein und dann am Ende, das soll so der erste Teil sein. Das wird ca. 50 Minuten dauern und dann würde ich gerne das zweite Kapitel, das Kapitel 17, zusammenlesen. Da geht es dann um die Vorstellungsrepräsentanz und da würde ich gerne ein Close Reading mit euch, mit Ihnen machen. Und dann, ich habe mir da selber ein paar Gedanken gemacht, aber ich wäre natürlich auch interessiert, was wir da vielleicht als Gruppe dann dazu erarbeiten können. Ja? Ja? Dann sage ich mal ganz kurz, wie ich zu dem Thema überhaupt gekommen bin, weil das Thema Erfahrnis, das beschäftigt mich jetzt schon eine ganze Zeit lang und intensiver eigentlich seit dem Sommer. Und zwar, ich bin Literaturwissenschaftlerin, Germanistin an der University of Chicago. Ich schreibe gerade, ich werde anfangen, meine Dissertation jetzt zu schreiben. Ich werde jetzt mein Proposal schreiben. Ich habe jetzt im Sommer meine Qualifying Exams gemacht und das Thema meiner Liste hat zum Verschwinden in der Literatur geheißen. Ich habe mich mit dem Begriff, mit dem Topos des Verschwindens in der Literatur aus allen möglichen, von allen möglichen Seiten beschäftigt. Unter anderem auch von Freuds Beobachtungen zur Schrift, von Freuds Beobachtungen zum Wunderblock und zum Schreiben und zu Derridas Lektüre davon, nämlich zur Lektüre dieses Textes. Und da habe ich mich für die Verbindung von Signifikanz, Schrift und Subjekt interessiert. Und vor allem hat mich Derridas Figur der Spur eines Verschwindens der Spur interessiert. Ja. Dass praktisch Leben Schrift ist, Grapheme grundlegend ist, aber dass das eine Schrift ist, die sich ständig selbst wieder auslöscht, praktisch selbst, also die ständig verdrängt wird, um dann Platz zu machen für diese Täuschung, die wir dann Leben nennen eigentlich. Und wenn man Derrida folgt, so bedeutet Urverdrängung, ja, so wie er das erklärt, wenn man eben Schrift ist und diese Schrift ständig, diese Buchstabe ständig verdrängt werden muss, diese Grapheme, dann bedeutet Urverdrängung eigentlich die Verdrängung eines Buchstaben, eines ursprünglichen Buchstaben. Und ähnlich verhält es sich auch bei Lacan, dass der ja meint, und das werden wir dann in dem Seminar hoffentlich jetzt auch zusammenarbeiten, dass das Subjekt auch einen ersten Buchstaben verdrängen muss, um sich erfolgreich im Symbolischen konstituieren zu können. Und das Interessante ist, vielleicht können wir später dann noch darauf eingehen, warum ich an dieser Stelle Buchstabe und nicht Signifikanz sage. Weil ich glaube, was Lacan in diesen zwei Seminareinheiten auch liefert, ist eine Theorie des Buchstabens, der Lettre, viel mehr als eigentlich eine Theorie des Signifikanten. Das heißt, wenn er von binären Signifikanten, das wird dann immer wieder vorkommen, das Subjekt ist der binäre Signifikant, die Vorstellungsrepräsentanz ist der binäre Signifikant, signifikant, was Sein und Sinn aneinander koppelt, ist eben diese Vorstellungsrepräsentatur, die binäre Signifikant. Dieser Akt der Koppelung, denke ich, ist, also was da passiert, ist eigentlich eine Funktion des Buchstaben. Also was Lacan als Lettre beschreibt. Das jetzt nur mal aufgeworfen, das können wir vielleicht dann auch diskutieren. Und das andere ist, wir haben ja im Lesekreis auch, wir haben zwar immer den Fokus auf die genaue Lektüre von Texten, aber auch den Anschluss an tagespolitische Themen bzw. politische Fragestellungen. Und das wäre dann vielleicht was für die Diskussion, aber ein anderes Thema, was mich am Erfahren ist, das Thema verschwindendes Subjekts interessiert, ist, dass das immer wieder so ein Thema ist, was bei mir so im Hinterkopf aufkommt, wenn ich über tagespolitische Themen nachdenke, wenn ich vor allem darüber nachdenke, was in letzter Zeit über die Märkte, über den Markt die ganze Zeit geschrieben wird, nämlich dass der Markt beruhigt werden muss, ja, dass es nur mehr darum geht, eine Beruhigung der Märkte muss eintreten. Ja, und dass der Markt in einer Form anthropomorphisiert wird, die dann auch die Frage aufwirft, wo ist hier noch das Subjekt, wo ist der Agens, ja, und wie positionieren wir als Individuen uns gegenüber dem Markt. Und wenn wir davon ausgehen wollen, dass der Markt nicht, also dass wir nicht mehr nur Marktberuhigung machen müssen, sondern vielleicht auch Politik machen können oder wollen, dann ist die Frage, welche Art von subjektiver Position, von Sprechposition vermag sowas überhaupt? Ja? Und was wäre ein revolutionäres Subjekt oder ein ethisches Subjekt, wie Lacan es dann auch gegen Ende eben des Seminars, das ich dann mit euch gemeinsam lesen möchte, nämlich das Kapitel 17, wenn er über das ethische Subjekt spricht, weil er sagt ganz klar, also diese zwei Schritte, Alienation und Separation. Separation bedeutet zwar Freiheit, aber bedeutet immer auch ein Schließen, ein Abschließen, das heißt ein Unterordnen im Symbolischen. Die Frage ist, was ist eine Alternative dazu? Er wirft, glaube ich, eine Alternative auf, und darauf würde ich dann gerne vielleicht noch gegen Ende eingehen, sofern sich das ausgeht. Wenn es jetzt dazu keine Fragen gibt, würde ich vielleicht gerne mal ein paar Begriffe klären. Und zwar wäre das der Begriff der Erfahrnis, mal allgemein der Begriff des Wenn. Darf ich vielleicht einmal am Anfang fragen, wer kennt die zwei Kapitel, über die heute gesprochen wird? Und wer hat die Kapitel überhaupt dabei? Wer kennt die Kapitel? Wer hat sie schon mal gelesen? Okay. Und wer hat den Text dabei? Nicht so viele. Okay. Dann müssen wir laut lesen oder nicht stehen? Ja, da muss man dann laut lesen, weil das ist dann eher für den zweiten Teil wichtiger. Also ich möchte zuerst mal von sagen, was Lacan mit Erfahrnis meint, was er mit dem Welt der Entfremdung meint, beziehungsweise mit Alienation und was er mit Separation meint. Erfahrnis ist ein Begriff, der von Ernest Jones in die psychoanalytische Theorie eingeführt wurde und der Begriff, der aus dem Griechischen kommt und unsichtbar meint. In der Psychoanalyse nach Jones bedeutet Erfahrnis die Angst vor dem Verschwinden des Begehrens. Und diese Angst bildet die Grundlage dann für alle weiteren Neurosen, die Angst des Subjekts, dass das Begehren schwinden könnte. Lacan aber unterzieht den Begriff einer radikalen Umwertung bzw. einer Umdeutung. Für ihn bedeutet Erfahrnis nicht die Angst vor dem Verschwinden sexuellen Begehrens, sondern das Verschwinden des Subjekts im Allgemeinen. Das heißt, Erfahrnis ist für ihn, und das bedeutet für ihn, Erfahrnis ist ein Schritt in der Subjektkonstitution. Das heißt, das Subjekt muss verschwinden, um sich einzuschreiben. So ist diese Doppelbewegung. Er sagt, das Subjekt, also für ihn bedeutet das, dass das Subjekt Zuflucht in seiner oder ihrer Erfahrnis sucht. Und zwar Zuflucht als Schutz vor einem bedrohlichen Realen. Bedrohliches Reales würde bedeuten ein Sein ohne Sinn. Ja? Also es gibt immer Sinn und Sein. Und Erfahrnis bedeutet diese erste Kopplung von Sinn und Sein. Wobei das Subjekt hinter dem Sinn verschwindet. Einen Teil seines Seins verliert, um überhaupt zum Sein zu kommen. Der Sinn wird durch einen ersten Signifikanten eingeführt. hinter dem das Subjekt verschwindet. Das ist eben Lacans viel zitiertes Diktum, ein Signifikant repräsentiert das Subjekt für einen anderen Signifikanten. Und der Preis, den das Subjekt für den Sinn zu zahlen hat, also dafür, dass es sich im Symbolischen überhaupt erstmal anfangen kann zu verankern, dafür, dass es spricht, dafür, dass es Sprachwesen ist, könnte man sagen, als der Preis, den das Subjekt dafür zahlen muss, dass es Sprachwesen ist, ist die Tatsache, dass es nicht Herr im eigenen Haus ist, wie Freud das sagt. Das ist die Tatsache, dass das eigene Sein, das eigene Bedeuten stets durch den anderen vermittelt ist, also stets über einen anderen, stets über den Signifikanten, über die Signifikantenreihe, die ja nicht bei mir selbst ist, an einem eigenen Ort, sondern im anderen, vom anderen herkommend. Das ist das Subjekt, dem immer diesen Umweg gehen muss. Daher kann Erfahrnisses auch, und das macht ja Lacan, mit dem Begriff der Alienation in Verbindung gebracht werden, also mit dem Begriff der Entfremdung. Stellt eine ursprüngliche Entfremdung dar. Im Prozess der Erfahrnisses, dem Verschwinden des Subjekts hinter einem Signifikanten, durch den es für den anderen dann repräsentierbar wird, durch den es praktisch Bedeutung erhält für einen anderen, konstituiert sich das Subjekt für den anderen, aber eben als Entfremdetes, als eines, das nicht ganz ist, als ein Subjekt der Alienation, ein Entfremdetes, ein gespaltenes Subjekt. Warum gespalten? Gespalten ist das Subjekt, weil es sich dadurch als Agens einschreibt, indem es sich an einem anderen Ort zum Verschwinden bringt. Es schreibt sich, es spricht, könnte man auch sagen, aber es spricht immer nur halb. Anders gesagt könnte man sagen, dass das Subjekt existiert, aber immer nur, so sagt Lacan, in signifikanter Abhängigkeit vom Ort des anderen, von dem aus und an dem es sich realisiert. Daraus ergeben sich aber nicht nur Möglichkeiten, sondern auch Probleme. Und da möchte ich jetzt gerne eine kurze Passage von Lacan selbst zitieren, und zwar von der Seite 218 oben, für die Leute, die Texte mit haben. Auf Seite 218 oben sagt Lacan, der Signifikant, wenn das zu schnell geht mit dem Lesen, dann bitte mich stoppen und ich wiederhole die Passage nochmal, weil ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, wenn ich mitlesen kann. Der Signifikant, der auf dem Feld des anderen entspringt, lässt das Subjekt aus seiner Bedeutung heraus entstehen. Als Signifikant funktioniert dieser aber nur, wenn er das anstehende Subjekt, le sujet en instance, auf sein bloßes Signifikantsein reduziert. Das heißt, wenn er das Subjekt in einer einzigen Bewegung funktionieren, sprechen heißt, ja, das Subjekt wird sprechendes Subjekt, über den Ort des anderen, aber gleichzeitig auch petrifiziert, sagt Lacan, versteinert, ihm einen Sinn zuweist, eine bestimmte Bedeutung zuweist. Lacan weiter, hier tritt jenes zeitliche Pulsieren auf, in dem das Ereignis statt hat, das für den Anfang des Unbewussten entscheidend ist. Das Schließen, la fermenteur. Und zwar geht es hierbei eben, was auch interessant ist, ist mit dem Begriff der Erfahrnisses führt Lacan eine Beschreibung von Alienation und Separation als eine Dynamik ein, als eine dynamische Beziehung, ne? Als ein Pulsieren, eben diese zeitliche Relation, dass das Subjekt beständig im Verschwinden ist, gleichzeitig aber auch immer wieder petrifiziert wird, also Bedeutung wird ja erzeugt. Das Subjekt verschwindet hinter den Signifikanten, erhält eine Bedeutung, erhält Sinn, spricht und sagt auch was, aber gleichzeitig verspricht sich die Sprache immer wieder. Und das Begehren wieselt davon, sagt er, glaube ich, an einer Stelle. Also das Begehren entzieht sich, das Begehren ist, er spricht ja auch gleich am Anfang von dieser Seminareinheit, von der Lamelle, also von diesem Organ, das seine Zeichen für die Libido ist. Also von dem sexuellen Begehren, das richtig, das flink ist, da ist und immer am Entkommen ist, eigentlich. Kannst du das Zitat nochmal vorlesen? Soll ich nochmal das Ganze vorlesen? Mhm. Der Signifikant, der auf dem Feld des anderen entspringt, lässt das Subjekt aus seiner Bedeutung heraus entstehen. Aus der Bedeutung des Signifikanten. Als Signifikant funktioniert dieser aber nur, wenn er das anstehende Subjekt auf sein bloßes Signifikantensein reduziert. Das heißt, wenn er das Subjekt in einer einzigen Bewegung funktionieren, sprechen heißt und petrifiziert. Hier tritt jenes zeitliche Pulsieren auf, in dem das Ereignis statt hat, das für den Anfang des Unbewussten entscheidend ist. Das Schließen. Ja? Subjektsein bedeutet also eine Öffnung zum Sein hin zu sein, aber es bedeutet auch, hinter dem Sinn zu verschwinden. Ja? Subjekt ist also das Subjekt ist gespalten, aber das Subjekt ist in Wirklichkeit nicht von beiden. Das Subjekt verschwindet hinter dem Sinn und ist Sinn, es sagt was, es ist Agens, aber gleichzeitig ist es auch immer das, was dem Sinn entkommt, was praktisch an das Sein anbindet. Das Subjekt ist ein Sprechendes und eines, das sich in diesem Sprechen stets verspricht. Daher ist das Subjekt gespalten und existiert eben nur als dieser Spalt. Ja? Also das gespaltene Subjekt, was das Subjekt eigentlich ist, ist die Barre, die das Subjekt durchkreuzt. Ich lese noch ein anderes längeres Zitat von Lacan vor, von Seite 221. Heißt dies nun aber, ich scheine ja so etwas zu behaupten, dass das Subjekt dazu verdammt ist, sich in Itio ausschließlich auf dem Subjekt des anderen entstehen zu sehen? Das könnte doch sein. Nun, das ist durchaus nicht der Fall. Durchaus nicht. Ja? Was er damit sagt, ist, das Subjekt ist nicht nur das Subjekt der Anrufung, ja? Der Interpellation. Es ist eben nicht nur vom anderen kommen. Die Entfremdung besteht vielmehr in einem Well, über das Well muss man auch das Oder, da müssen wir noch mehr reden, glaube ich, dass das Subjekt, wenn sie nichts dagegen haben, greife ich das Wort verdammt wieder auf, dass also das Subjekt dazu verdammt, ausschließlich in jener Teilung aufzutreten, die ich eben scheint mir hingleichen charakterisiert habe, als ich sagte, dass das Subjekt einerseits als durch den Signifikanten produzierter Sinn, andererseits als Erfahrnisses auftritt. Also als das Verschwinden dieses Sinns. Ja. Das Begehren ist, was sich in dieser Spalte zwischen Sprechen und Versprechen überhaupt erst auftut. Ja. Begehren gibt es nur, weil das Subjekt eben ein Gespaltenes ist, weil eben dieses Pulsieren, diese zeitliche Dynamik von Sinn, das Subjekt sagt etwas, ist ein Sprachwesen, aber verspricht sich auch, weil es diese Dynamik gibt, gibt es Begehren. Klar. Denn das Begehren manifestiert sich im Versprechen und Versprechen kann man sich nur im Sprechen. Ganz kurz zum Well jetzt, zur Entfremdung, zu diesem Well, was Lacan vorher angesprochen hat. Lacan setzt nun dazu an, zu beschreiben, wie diese Dynamik von Sprechen und Versprechen, von Schreiben und Auslöschen funktioniert, also von Sinn und was er dann als Erfahrnisses beschreiben wird. Um diesen Prozess zu verstehen, müssen wir auch mal verstehen, müssen wir uns ein bisschen mit dem Well, mit dem Oder der Entfremdung beschäftigen. Lacan sagt auf Seite 220, es geht also um jenes Well einer ersten essentiellen Operation, in der das Subjekt sich gründet. Man könnte also sagen, ich meine, das ist problematisch, das zeitlich zu verorten, weil so einfach ist es nicht, aber man könnte sagen, das ist der Initialmoment des Subjekts. Ich meine, es ist deswegen schwierig zu sagen, in der Entfremdung, in diesem ersten Teil, das ist die zeitliche Entstehung, so ist es ja nicht, weil das Subjekt ist immer schon im Sprechen situiert, also eigentlich im Feld des anderen. Das heißt, dieses Well ist auch eine Funktion der Nachträglichkeit. Eigentlich, das wird dann nachträglich als ursprünglich imaginiert. Ganz kurz zum Well, das kommt aus der Logik. Ja, das ist ein logischer Operator und bedeutet oder, ist ein Disjunktor. Und er kann verschiedene Dinge bedeuten, sagt Lacan. Zum Beispiel entweder dahin oder dorthin. Es gibt eine Wahl, aber die Wahl ist egal. Ich gehe entweder dahin oder dorthin, aber es ist egal. Entweder hier oder dort. Also eben hier auf dieser Seite oder auf jener Seite, es ist gleichgültig, wo ich gerade bin. Das meint Lacan nicht, diese zwei Arten des Well, sondern er meint das Well, wie das in der Mengenlehre auch eingeführt ist, nämlich dieses dritte Well, das er beschreibt, ist das Well der Vereinigung. Auf Seite 221 beschreibt er das, das ist wieder ein längeres Zitat. Die symbolische Logik, die sich durch die Aufklärung, die sie in einen heiklen Bereich bringen konnte, als sehr nützlich erwiesen hat, lehrt uns auch die Bedeutung jener Operation zu unterscheiden, die wir Vereinigung nennen. Um mich der Sprache der Mengenlehre zu bedienen, es ist eines, zwei Summen zu addieren, ein anderes, sie zu vereinigen. Befinden sich in dem einen Kreis hier links 5 Gegenstände und in dem anderen ebenfalls 5, ergibt deren Addition 10. Es gibt aber auch Gegenstände, die zu beiden Kreisen gerechnet werden können. Also ist es, glaube ich, das auch schon, da gibt es eine Schnittmenge, das sind zwei Kreise, die sich überlappen. Das kostet uns auch schwer. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist halt, ich meine, malen tue ich dann was anderes, malen tue ich dann dieses Sein- und Sinn-Ding, aber ich glaube, die 5 Kugeln und nochmal 5 Kugeln und da überlappt sich das. Also, ja. Ja. Also es gibt auch Gegenstände, die zu beiden Kreisen gerechnet werden können. Wenn beispielsweise zwei Gegenstände zu beiden Kreisen gehören können, wird die Vereinigung nicht die Verdoppelung der Zahl sein. Die Vereinigungsmenge wird nur 8 Gegenstände enthalten. Ich entschuldige mich, wenn es Ihnen kindisch vorkommen sollte, dass ich an solche Sachen erinnere. Sie sollen nur begreifen lernen, dass das Well, das ich Ihnen vorstellen möchte, einzig und allein von der logischen Figur der Vereinigung abhängt. Das Interessante daran ist, also was ich daran interessant finde, ist, dass das Well ist eben diese erste Spaltung des Subjekts. Durch das Well tritt das Subjekt als Gespaltenes auf. Ja. Das ist ein Disjunktor, das stellt eine Spaltung, eine Teilung her, spricht von einer ursprünglichen Teilung, über die ich heute sprechen möchte. Aber es geht um eine Vereinigung, es geht um die Vereinigungsmenge. Ja. Und der umgekehrte Fall wird uns dann bei der Separation begegnen. Die Separation hat dann das umgekehrte Dachfall, nämlich nicht Disjunktion, sondern Konjunktion, die Zusammenführung dann wieder. Ja. Ich meine, das kann man sich zum Beispiel so erklären, dass diese Teilung ja auch ein erstes Schrittchen zum Symbolischen ist, während die Separation, also das Abschneiden ist dann, dass diese erste Teilung ein Weg vom Sein und hin zum Symbolischen ist, während dann die Separation auch eben dieses wirklich Aufheben, das Aufgehobensein des Subjekts im Symbolischen darstellt. Die Eingliederung praktisch ins Symbolische. Noch ganz kurz zur Alienation bzw. zum Well. Lacan sagt dann weiter, das Well der Alienation ist durch eine Wahl definiert, deren Eigenschaften davon abhängig sind, dass ein Element in der Vereinigung ist, das besagt, wie immer die Wahl ausfällt, die Konsequenz ist ein weder das eine noch das andere. Ja. Das sagt eben diese Vereinigungsmenge, eigentlich dieses Oder der Vereinigungsmenge, ist ein Weder noch. Ja, das Well in diesem Fall ist ein Weder noch. Die Wahl besteht also allein darin zu wissen, dass wenn man einen der Teile festhalten möchte, der andere in jedem Fall verschwindet. Was bedeutet das jetzt für das Subjekt? Und das male ich jetzt schon kurz auf. Und zwar, das ist eben dieser erste Kreis, den der Conan in diesem Seminar macht. Und zwar sieht der so aus. Zwei Mengen, die eben durch das Well vereinigt werden. Ja. Das Well der Alienation oder der Entfremdung. Die Separation schaut dann so aus, und er macht das mit diesen Dings, und das ist dann auch in weiterer Folge die Punze von den Fundamentalen von Hasler, aber darüber sprechen wir nachher. Also einerseits eben das Sein, der Sinn, das Sein ist für ihn auch das Subjekt, aber klarerweise, das ist jetzt nicht das Subjekt der Teilung, das wäre jetzt ein ungespaltenes Subjekt. Ja? Das wäre ein Subjekt, das absolut selbstpräsent wäre. Das würde ja nicht unter den Signifikanten fallen, aber wenn ich sprechen könnte, ja, wenn so ein Subjekt ein unerwartetes auf signifikanter Seite möglich wäre, dann wäre das ein Subjekt, das ich niemals versprechen würde, das praktisch völlig selbstpräsent wäre, das völlig eins mit sich wäre. Das gibt es natürlich nicht, weil, wie Lacan dann selber sagt, dieser binäre Signifikant ist eigentlich ursprünglich. Ja? Also das wäre ursprünglich. Ein Signifikant allein gibt es nicht, es gibt den Signifikanten nur eine signifikante Kette, schon eben mit der minimalen Differenz. Ja? Deswegen habe ich eben gesagt vorher, dass das Moment der Alienation, also der Koppelung, nicht als ein zeitliches Moment festzumachen ist. Weil das wird dann nachträglich als ursprünglich imaginiert, als Urverdrängung, das sehen wir dann im zweiten Teil, wenn wir über die Vorstellungsrepräsentanz sprechen, das wird als ursprünglich imaginiert, ist es natürlich nicht. Es ist keine zeitliche Progression, das sich absolut selbstpräsentes Subjekt gibt es in diesem Fall nicht. Ja. Lacan sagt dann eben, wie das ausschaut, die Problematik hier ist, wählen wir das Sein alleine, also wählen wir etwas, das nicht im Signifikanten übermittelt wäre, also das nicht über den Signifikanten übermittelt wäre oder vermittelt wäre, wählen wir praktisch diese linke Seite, das Subjekt als solches, verlieren wir augenblicklich beides. Also wir verlieren das Subjekt und wir verlieren den Sinn. Es gibt keinen Sinn, außer er ist eben sprachlich vermittelt. Ohne den Signifikanten, und man kann nicht streiten, ob das Sprache jetzt ist, also Wortsprache, das ist es ja für Lacan nicht, sondern die signifikante Struktur ist eigentlich eine Struktur, die es dem Subjekt ermöglicht, diese minimale Differenz zu haben, die Reflexion möglich macht. Ja, ohne diese minimale Differenz, absolutes Angebundensein an den Flock des Augenblicks, absolute Selbstpräsenz, absolutes Nichts eigentlich. Ja. Das heißt, wählen wir das Sein, so verlieren wir alles. Wählen wir den Sinn, so besteht, und da zitiere ich jetzt Lacan von Seite 22, so besteht der Sinn allein fort, verkürzt um jenen Teil des Nichtsinns, weil was da passiert, ist praktisch, indem sich das so ineinander schiebt, ja, indem sich das koppelt, eklipsiert, also verdeckt dieses Sein den Sinn und schneidet so ein kleines Stückchen raus, ja, der in den Nichtsinn fällt. Ein kleines Stückchen, das dann nicht vollkommener Sinn ist. Das wäre eben der Moment, das wäre der Ort, wo sich die Sprache dann versprechen wird. Es besteht der Sinn allein fort, verkürzt um jenen Teil des Nichtsinns, der eigentlich gesprochen das Unbewusste bei der Subjektrealisierung konstituiert. Ich glaube, das meint er damit. Ja, das Unbewusste bei der Subjektrealisierung konstituiert. Anders gesagt liegt es in der Natur des Sinns, so wie er auf dem Feld des anderen entsteht, dass er zu einem beträchtlichen Feldteil eklipsiert wird durch das Verschwinden des Seins, das Sein selbst verschwindet, diese Unmittelbarkeit verschwindet. Ja, wie es die Funktion des Signifikanten induziert. Das ist eine Funktion des Signifikanten, aber eben nur, sofern er schon gedoppelt ist. Also sofern er eine signifikante Kette ist, sofern wir da ein Subjekt haben, das sich darauf einlässt, also sofern wir einen zweiten Signifikanten haben, der sich darauf einlässt, das Subjekt für einen anderen Signifikanten zu repräsentieren. Das ist dieses Moment. Das heißt, wenn wir sprechen. Genau, ja. Wenn wir sprechen. Ja, genau. Wenn wir sprechen, dann gehen wir etwas vom Sein auf. Genau. Also ich finde, man sieht bei Kindern schon, das ist ja etwas Faszinierendes. Also bevor sie sprechen können, ist mehr Sein sozusagen. Das ist ja eigentlich auch etwas, was fasziniert. Mhm. Also es ist mehr so ein ganz, also wir projizieren halt da Ganzheit hinein, wie sehr das ist. Aber es ist immer auch schon was von dem da. Genau. Es ist immer, also. Genau, es ist, also zumindest Lacan sagt, dass wir schon vor der Geburt eigentlich eben in dieses in dieser symbolischen Ordnung hineingeboren sind. Aber natürlich. Aber etwas von dem das, sieht man auch noch bei ganz kleinen Kindern. Genau, das Interessante ist zu sehen, wenn sie zu sprechen beginnen. Auch oder bevor sie. Wie das verschwindet. Also. Ja. Wie was verschwindet, Entschuldigung. Bitte? Wie was verschwindet? Wie dieses Sein, also etwas von Sein verschwindet, wenn man spricht. Man kann nicht beides zugleich, sozusagen. Ja, also was, diese kleine Kinder haben so eine Art zu sein, zu schauen, also vom körperlichen Bewegen her noch viel mehr etwas von einem ganzheitlichen sozusagen. Ich hätte jetzt eher irgendwie an Symptome gedacht, sozusagen, dass die haben ja auch so einen sehr faszinierenden Seinskern quasi, wo es ja auch sehr schwierig ist, über die zu sprechen eben, ne? Betroffenen. Und wenn es dann anfängt zu sprechen, dass es eben schwierig ist, dass ja dann auch irgendwie das Symptom sich irgendwie dadurch verändert, das ist auch was, was sozusagen überführt wird quasi. In Sprechen, ja. Und nicht mehr sein ist, sondern. Ja, anders. Das wäre die Frage, inwiefern dann nicht immer sozusagen schon auch dieses Sein parasitär irgendwie sich dran hängt. Ja, genau. Ja. Und ein Stück ist abgeschnitten, das hat mir jetzt gut gefallen. Ja. An den Rand. Genau, zum Beispiel. Und dieser Nicht-Sinn. Dass der Sinn etwas vom Sein abschneidet. Mhm. Genau. Also genau, dass der Sinn etwas vom Sein abschneidet, beziehungsweise dass das Sein eben verschwindet, aber sich gleichzeitig, also dass man könnte sagen, so. Heideggerianisch sagen, das west weiter, und zwar west das genau in dieser Nicht-Sinn-Nische weiter, das Sein. Ja. Das ist, also das ist unter dem Sinn ist ja dann weiterhin das Sein, und das ist der Anker des Subjekts eigentlich. Ja. Das ist praktisch, könnte man sagen, der Fokuspunkt, von dem dann alles weitere Sprechen passiert, von dem aber auch alle weiteren Symptome sich konstituieren. Mhm. Und deswegen sagt ja Lacan dann auch ungefähr in der Mitte von dem 16. Seminar, dann also von dieser Seminareinheit, sagt er, und die Bedeutung für die Kur, also was das, die Bedeutung, die das für die Kur hat, ist eben dann klarerweise, dass wir in der Kur nicht daran interessiert sind, sondern daran. Ja, also dass wir an einem Sprechen interessiert sind, dass der Parasitär eigentlich an den Rändern des Sinns sich wieder einschreibt und uns etwas über das Sein sagt, das heißt über die Verankerung praktisch, also nicht über den Sinn als Subjekt, als Agent, sondern eben auch diese zweite Seite des Subjekts, weil eben genau zwischen diesen beiden, was ich vorher gesagt habe, zwischen diesen beiden Ebenen, in dieser Dynamik, ja, zwischen Subjekt 1 und Subjekt 2, könnte man sagen, liegt eben das Begehren. Und deswegen meinte ich, dass man dann hier hinhören soll. Ja. Ja? Wenn du schon davon sprichst, würde ich sagen, erst gesagt, dass nämlich, das ist nämlich das Moment, wo das Unbewusste bei der Subjektrealisierung herauskommt. Genau. Also, wenn wir schon von der Kür sprechen, nicht? Das heißt also, das ist eben das Moment, genau. Wo das beginnt, genau. Im Bewussten, in der Subjektkonstituierung. Genau, und ich hoffe, dass wir danach vielleicht noch zusammen so weit kommen, das ist leider ganz zum Ende, aber wenn Sie wollen, können wir dann ein paar Zeiten noch überspringen. Was ich zum Beispiel ganz interessant finde, ist dann am Ende von der 17er Seminareinheit, von Kapitel 17, situiert er eben genau diesen Moment der Konstitution des Unbewussten historisch und sagt, das ist praktisch Descartes, also was mit Descartes passiert. Da spielt er das Ganze dann noch einmal durch mit Skeptizismus und dann Descartes. Ja. Und das finde ich ganz spannend, vielleicht können wir das dann zusammen lesen. Ja. Kann ich eine Frage stellen? Ja? Dieses Sein, wird das ein bisschen genau ausgeführt? Das kann man sich gut vorstellen. Das Sein, was nicht. Oder eine Definition davon. Also ich muss echt sagen, ich finde es total problematisch, von dem Sein, wie wir jetzt gerade eben gesprochen wurde, überhaupt zu sprechen, weil ich meine, allein diese Zeichnung zeigt ja auf, dass es das nicht gibt. Genau. Also ich meine, dieses Sein da links, ja, da steht drunter Subjekt, das hat ja einen Grund, also das ist ja eben das Subjekt, also weil es ein Begehrendes ist. Nein. In dem Fall nicht, also das Subjekt hier, das wäre das ungespaltene Subjekt, das ist nach Lacan kein Begehren. Ja, aber es existiert ja nicht als abgeschlossener Kreis. Schon in der Zeichnung nicht. Es gibt es einfach nicht. Es gibt es nicht, genau. Eben, genau. Deswegen würde ich auch nicht so davon sprechen. Also ja, finde ich es problematisch, ja, so davon zu sprechen. Ich habe das schon mitgereflektiert. Also man könnte vielleicht ein anderes Wort, was Lacan am anderen Zusammenhang verwendet, nämlich das mythische Subjekt. Genau. Und mythisch in dem Sinne, dass wir sozusagen unserem Verhalten so, als wenn es das gäbe. Aber tatsächlich gibt es das nicht. Also Beispiel, klassischerweise, ich rede jetzt gerade und möchte verstanden werden und ich den Eindruck habe, ich mich gar nicht verstanden, dann fühle ich, habe das Gefühl, dass ich sozusagen meiner mythischen Intention, die ich habe, nicht verstanden werde. Und also, dass ich sozusagen mein Bein nicht verdeutlichen kann, was natürlich ein Problem ist, was ich sowieso haben werde, wenn ich spreche. Und das ist genau das, in dem Augenblick nehme ich an, dass sozusagen es etwas gibt an meinem Sein, könnte man sagen, was sich nicht artikulieren lässt. Ja, und das, was ich ständig versuche, eigentlich zu artikulieren. Mhm. Also ständig versuche ich eigentlich mehr zu sagen, als ich mit der Sprache eigentlich sagen kann. Mhm. Und das ist, glaube ich, sozusagen diese mythische Vorannahme, um die es geht. Ja? Es geht eher darum, dass wir wieder als Subjekte uns konstituiert haben, die immer eigentlich glauben, dass es eigentlich ein anderes, volles Sein gäbe, ein vollseiendes Subjekt, dass wir dem sozusagen zu seiner Geburt verhelfen müssen. Aber dann ist man recht relativ schmalisch beim Nichtsein, nicht eigentlich? Beim Nichtsein. Ich meine, da kommt man ja schon, wir haben es hier mit Heilige, glaube ich, vorhin kurz das auch angedeutet. Ich meine, da ist man eigentlich schon nahe beim Nichtsein wieder, nicht? Also man sieht es halt positiv, aber. Das Wissen ist eben ein anderes Subjekt, Konstitution, als diese, die eben einfach das gespaltene Subjekt angesprochen wird. Also, ich meine, dieses andere ist eben dieses, was du mit vollem Sprechen und so weiter. Genau, das ist so die Hoffnung nach einem vollen Sprechen. Also das wäre praktisch die Hoffnung hier, dass man, es besteht natürlich immer die Hoffnung, dass es, oder beziehungsweise in unseren heutigen Zeiten besteht auch ganz stark die Hoffnung, glaube ich, dieses Zurück zu einer Unmittelbarkeit. Ja? Und das ist immer so ein Imaginieren einer Unmittelbarkeit, die es aber so nie gibt. Ja? Die gibt es nicht, weil eben das Subjekt, weil das hier das Subjekt ist, ja? Weil das Subjekt nur als gespaltenes existiert, eben als binärer Signifikant. Es gibt es nur im Verschwinden, das ist doch der Genau, Fall, ne? Und das ist das Interessante, deswegen habe ich die beiden jetzt gerade aufgemalt, nämlich da sieht man nämlich genau diesen, also denke ich, diesen Prozess des Verschwindens. Das ist der Kraft des Begehrens bei Lacan, die erste Ausformulierung ist mal nur diese Signifikantenkette, ja, und dann wird abgesteppt. Und was abgesteppt wird, ist mal nur eine Differenz. Da besteht eine Differenz zwischen zwei Signifikanten und was die produziert, ist ein Subjekt. Ja. Ich gehe rein, höre einen Vortrag, orientiere mich, mache das Sinn daraus und bette mich ein in das. Ja. Das wäre eben das mythische Subjekt eigentlich, diese Differenz. Ja. Und was dann in weiterer Folge passiert, im nächsten Schritt schon, ist, dass wir davon ausgehen, dass es ein Subjekt ist, ja, dass es ein Subjekt ist, das als Agens auftritt und diese Aktion ausführt und sich damit dann im Symbolischen als voll repräsentierbar einschreibt. Ja. Und das ist eben genau dieser Moment eigentlich, dass das Subjekt hier, also was passiert, hier haben wir eine Spannung eben zwischen gespaltenen und gespaltenen Subjekt und eigentlich ist das Subjekt genau hier, nämlich im Prozess des Verschwindens. Es ist weder hier noch hier. Das ist ein bisschen weird, glaube ich, wie ich das ausgeführt habe. Aber ich hoffe, dass man ungefähr, vielleicht, dass ihr mir da ungefähr folgen könnt. Ja? Also es geht, worum es geht, ist, das Subjekt verschwindet als Produkt, um sich als Agens einzuschreiben und verschwindet als Agens, um Produkt zu sein. Um diese Bewegung geht es. Es kann weder das eine noch das andere voll sein, aber es ist immer da dazwischen. Es ist eigentlich das Dazwischen, also das Dazwischen des Sprechens. Gibt es da noch Fragen? Sonst? Ich würde vielleicht kurz das aufgreifen wollen, weil ich glaube, ich habe da auch ein Unbehagen dazu, und zwar, oder zumindest Unbehagen, weiß ich nicht genau, aber es ist auf jeden Fall etwas, was mir schon aufgefallen ist, was irgendwie doch anders ist, als Lacan es sonst macht, glaube ich zumindest. Und zwar fängt er eben ja am Anfang vom Seminar an und sagt eben, er setzt zwei Felder einander entgegen, das des Subjekts und das des anderen. Ja, also sozusagen, dass es hier, dass das andere kommt öfters als Feld vor, aber dass das Subjekt auch ein Feld ist, das finde ich irgendwie, mir ist zumindest jetzt spontan keine andere Stelle eingefallen, wo das auch dezidiert so sagt. Und dann eben bestimmt er das andere, also das ist so 213, 214, das andere, das ist der Ort der Signifikantenreihe, die über alles bestimmt, was vom Subjekt überhaupt einer Vergegenwärtigung fähig ist. Es ist das Feld dieses Lebenden, ich weiß, auf das das Subjekt erscheinen muss. Also dass er jetzt sozusagen als lebendig und Lebewesen, das kommt auch nachher wieder, und das kommt auch in der nächsten Sitzung, wenn ich mich erinnere, wieder, dass er den anderen als lebendig kennzeichnet, ist auch irgendwas, was ich sehr spannend fand irgendwie. Weil ja, wobei, ich meine, es ist das Feld des Anderen. Im Feld des Anderen, ich meine, das Paradoxale ist, es sind hier zwei Felder, das Subjekt und der Andere, aber das Subjekt als Gespaltenes konstituiert sich im Feld des Anderen eigentlich. Also diese Koppelung ist ja, diese Koppelung passiert dann ja hier. Es ist ein Aufgehobensein hier und es ist ein Sprechen von hier. Das ist das Feld des Anderen, das ist das Leben da eigentlich. Wir können nur sprechen. Warum heißt es ja, das Begehren ist immer das Begehren des Anderen? Genau, weil es von diesem Feld kommt und weil es über den Umweg das andere gehen muss, eigentlich, würde ich sagen. Aber ich glaube, das ist interessant, weil wir jetzt natürlich unwillkürlich Sein mit Lebendigkeit gleichsetzen und uns in gewisser Weise dafür für eine Eindeutigkeit entscheiden, weil Lacan in keiner anderen Weise vorhanden ist, weil auch schon das Begriff des Seins selber sich sehr uneindeutig ist, sozusagen als falsch zwiespältig. Im Grunde genommen bin ich Sein, wenn ich in der symbolischen Ordnung bin. Also genau das Gegenteil. Ja? Mein mythisches Sein ist außerhalb der symbolischen Ordnung. Aber Sein habe ich nur, wenn ich in der symbolischen Ordnung bin. Das ist dieses Stück, dieses abgeschnittene Stück, ist das, oder? Nee, ich würde eher sagen, wenn ich sozusagen adressierbar bin innerhalb der symbolischen Ordnung. Und das ist ja etwas, was ich zum Beispiel im Begriff, in der Unterscheidung zwischen Existenz und Insistenz zum Beispiel extrem widerspiegelt. Ja? Das, was im Grunde genommen kein Sein hat, das Reale, das Unmögliche, das insistiert. Und das Reale ist zugleich das, was immer mit dem Polen des Lebendigen, des Kreatürlichen und so weiter verknüpft ist. Also da gibt es sozusagen im Lacan'schen Theoriedesign eine totale Zweideutigkeit, glaube ich, was den Begriff des Seins betrifft. Aber ich glaube produktiv, also jetzt nicht, er spielt es aus im Grunde genommen. Zwei unterschiedliche Definitionen vom Sein. Man könnte sagen, Sein bin ich nur, wenn ich außerhalb der symbolischen Ordnung stehe, weil die zerschneidet mich immer, die presst mich durchs Raster, die mortifiziert mich, oder ich kann sagen, Sein bin ich nur, wenn ich im Inventar der Welt einen Platz habe. Yeah. Und das ist natürlich der große andere. Das sind die zwei Seinsmodelle, die ständig gegeneinander ausgespielt werden. Aber nein, es widerspricht sich doch überhaupt nicht, oder? Naja, in der Korschen Theorie dann schon. Weil das Reale keinen Platz im Symbolischen haben kann. Also sprich, das sozusagen das, was nicht symbolisch ist, kann im Symbolischen keinen Platz haben. Also ich frage nochmal nach, ob ich dich jetzt richtig verstanden habe. Du meinst ein Sein als praktisch Sein in der Welt sein und du meinst ein Sein als untotes Sein praktisch, das Insistieren des Triebes. Diese zwei Arten von Sein meinst du und du meinst, er spielt damit, dass er beiden den Namen Sein gibt. Na, ich würde mal anders, man kann das sicherlich verknüpfen, aber so weit wollte ich gar nicht gehen. Okay. Also man kann zum Beispiel, könnte krass gesagt, wir können das an der Wahrheitstheorie festmachen. Korrespondenzmodell ist im Grunde genommen, es gibt das Reale und die Sprache ist in der Lage, das zu erfassen. Und Vollständigkeit würde darin bestehen, dass du im Grunde genommen du sämtliche Elemente sprachlich adressieren kannst, die das Sein eines Gegenstandes bestimmen. Und das sind die zwei, wir haben zwei Seinsweisen. Das eine ist sozusagen außerhalb des symbolischen Seins, das andere ist das Symbolische in seiner Vollständigkeit. Ja, er spricht da ja in dem Seminar selber davon. Meinst du das? Ja. Du hast jetzt, ja, Entschuldigung. Also dieses Symbolische, das Sein außerhalb des Symbolischen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir komplett fremd. Also weil, ich meine, es wird immer in der Verbindung dargestellt, oder? Ob ich jetzt den boehmischen Knoten nehme, ob ich jetzt hier, ich meine, das ist ja quasi erste Person Singular von Sein, ich bin, ich begehre, oder? Also das Subjekt ist doch immer ein begehrendes Subjekt. Ja, ich habe nicht. Ist es, ob das jetzt in welcher Ordnung das auch immer ist, es ist immer ein begehrendes Subjekt. Hier habe ich ja auch quasi eben das Sein als solches, ist eben das gespaltene Sein, weil es das Sein als Singulares, als Vollständiges, als Abgeschlossenes, als geschlossener Kreis ohne das Nichtsein. Und ich würde sagen, das Nichtsein ist ja auch ist ja real, gibt es halt nicht einfach. Und deswegen kann ich von dem Sein, ein abgeschlossenes Sein, überhaupt nicht sprechen, meiner Meinung nach. Weil es ist einfach immer ein begehrendes Sein und hier haben wir den Begehrenden, der das andere begehrt, das sich dadurch überhaupt nicht konzentriert. Nicht Sein, sondern nicht Sinn. Ja. So, so Gott will. Das Wissen wird nicht Sein, sondern nicht Sinn. Aber ich würde damit d'accord gehen, dass das der Moment des Realen dann ist. Ich denke also auch. Soweit er sagt das dann noch, das lesen wir dann noch zusammen. Also, Sie haben nicht Unrecht, aber trotzdem muss man schon ein bisschen genauer diese Formel da sprechen. Ich glaube, du würdest jetzt nicht widersprechen, würde ich mal sagen, dass es kein völlig abgetrenntes Sein einfach gibt, das in irgendeiner Form zugänglich wäre. Aber meine Theorie ist ja sozusagen, ich spreche ja nur quasi infantile Theorien, also ich spreche von den Theorien, die wir als Wissenschaftler oder als Anarchor interessiert oder als Psychoanalytiker haben, sondern als Subjekte. Und da gibt es immer die zwei Möglichkeiten, wir haben, entweder ich muss alles sagen, ich muss alles rauslassen, um zu sein, oder ich muss sozusagen es schaffen, endlich diesen Kern des Realen, der immer an der Sprache zerschellt, irgendwie in Worte packen. Das sind die zwei Möglichkeiten, die sich, also man Subjekt ständig, nur das normale Subjekt ständig stößt. Ja, diese Begrenztheit der Sprache ist eben im Grunde genommen, ich muss die Sprache sozusagen vervollständigen, ich muss die Sprache erweitern. Das ist die eine Möglichkeit, oder es gibt halt diesen Kern dessen, was ich bin, das nicht in der Sprache Platz hat. Also es geht nicht darum jetzt, du hast recht mit deinen Einwänden, aber ich glaube, die sind in dieser Theorie schon eingeschrieben. Naja, es ist in diesem Seminar quasi so, weil am Anfang diese zwei Felder, die jetzt sagt er, dass er sie gegenüberstellt, dann kommt er auf diese zwei Fehlen, also zwei Mangel eigentlich zu sprechen. Den zentralen Mangel, der eben dieser Seinsmangel ist, dieses Repräsentationsding, wie du eben skizziert hast, aber eben erfasst das dann nicht mehr als Mangel, sondern das wird dann quasi dieses Sein in diesem Schema. Und das andere ist eben der reale Mangel, den er den nennt. Und zwar, das ist das, dass er quasi diese Kränkung des anderen, dass er immer irgendwie qua Sterblichkeit sich inkarnieren muss. Das ist ähnlich wie eben bei Freud in diesem Jenseits des Lustprinzips mit diesem Protoplasm, was ist ein Protozoon oder irgendwie sowas. Also im Endeffekt, diese sehe ich das zumindest so, weil es ist ja alles das, was vor diesen zwei Kreisen, die dann irgendwie auf einmal rauskommen, irgendwie als Manöver passiert, dass er eigentlich quasi hier zwei Mangel einander gegenüberstellt in der Form von abgeschlossenen Kreisen. Was ich nur so lesen kann, ist, dass es tatsächlich eine mythische Undeutung ist. Und die dann quasi, sozusagen, du kannst das eine nicht haben, du kannst das andere nicht haben, aber stehst vor der Wahl. Womit man eben zu diesem Entfremdung kommt. Wo man sozusagen ja noch einen dritten, und du, wie du eben skizziert hast vorher, eben, das läuft darauf auf ein Weder noch. Also hat man noch einen dritten Mangel auch noch. Und ich stelle aber eben das ganze Ding da. Das ist eben schon eine Frage, warum macht er das? Und warum kann er das als Feld irgendwie stilisieren? Ne? Nee. Weil Feld ist ja was über die Kraft definiert ist, die ist aufspannt, ne? Na, ich meine, er spielt ja immer mit Mehrdeutigkeiten. Und ich meine, wenn wir jetzt irgendwie dieses Zeichen uns anschauen, und dann haben wir auch dieses Ewigkeitszeichen und das gespaltene Subjekt, und du hast irgendwie die Eheleute oder whatever, ja, also ich meine, genauso wie man ja jetzt auch quasi überlegen könnte, ob man jetzt sagt, das eine ist, ich meine, Lacan spricht ja auch aus einer männlichen Perspektive heraus und hat ja auch am Ende der signifikanten Kette den Phallus sitzen und der sitzt da ja auch drin. Also, ob wir jetzt vom Sexualakt sprechen oder von dem Ewigkeitszeichen, von der Vereinigung, also des Gespaltenen, das ist ja irgendwie, ich habe den Eindruck, er wiederholt sich ja auch permanent, oder? Also er beschreibt ja die immer, immer, immer wieder gleichen Systeme auf ganz, natürlich in hochtheoretischem Diskurs und sehr distanziert, sodass man es eben auch auf unterschiedliche Weise deuten kann. Ich verstehe jetzt den Einwand nicht ganz, was war jetzt Oder ich. Naja, weil du sagst ja, diese, was, wie kann er das als Felder beschreiben und wie führt er dann irgendwie diese, wie konstruiert er eigentlich seine Symbolwelt? Mhm. Oder? Also die Symbole, mit denen er uns bombardiert, die er uns vorsetzt, wo er sagt, so hier, guck mal, und jetzt erzähle ich dir was dazu und du begehrst permanent den Sinn meines Sprechens. Das ist ja auch ein Game, was er spielt. So. Ich spreche ja nur, ich schreibe ja nie, ich spreche ja nur. Und du hörst mir zu und darüber konstituiere ich mich ja auch wiederum. Ist ja auch das, ist ja das Gleiche so im Prinzip. Er praktiziert es ja durch, sage ich mal. Und das macht er mit den Symbolen ja auch. Er setzt uns permanent Symbole vor und erzählt in extrem abstrakter, nähert er sich mal von der einen Seite an, mal von der anderen Seite an. Und lenkt uns eigentlich auch permanent ab von dem, weil wir kennen die Symbole ja alle. Wir kennen sie ja alle. Ich meine, woher das sind keine Symbole. Ja. Sind keine Symbole? Ja. Ja. Mir ist aber ehrlich gesagt, ich würde jetzt eigentlich darauf verzichten, schon den Grabstein für Grabstifte herauszuheißen. Nein, das ist ja im Gegenteil. Es bleibt ja immer wach. Wir vereinen uns ja hier jetzt auch unter dem Deckmantel unseres. Quasi im Ausleben unseres Begehrens nach Sinnfindung. Ich würde einfach sagen, lass uns einfach nochmal weitermachen. Ja, sollen wir noch ein bisschen weitermachen? Ja. Aber ich würde sagen, das hat einfach einen technischen Sinn und so verstehe ich nämlich auch diesen Ansatz, dass man die Signifikantentheorie als Theorie des Buchstaben nimmt, weil so ein Buchstabe eben diese klare Trennung zulässt, was ist Sinn, was ist Sein. Und weil der Buchstabe, der lässt eben so diese klare Grenze ziehen, so zwischen Sinn und Nichtsinn. Und die würde verschwimmen, wenn man mit Symbolen Präsentanzen arbeiten würde. Also wo der Sinn gleichzeitig auch das Zeichen mitbestimmt. Also wenn der Buchstabe eben eine völlige Trennung zulässt und dadurch die rein technische Handhabung. Ja, beziehungsweise, ich meine, was jetzt hier der Unterschied ist, ich lese das schon noch so, die zwei Kapitel, dass er uns da schon noch etwas sagen möchte, eben über die Subjektkonstitution, und zwar zwischen Alienation und Separation. Diese zwei Konzepte, ja, die gibt es mehrmals, es stimmt, er kommt da immer wieder drauf zurück, er spricht auch mit seiner Metapher und Metonymie, spricht er da schon davon, wenn er dann über Alienation und Separation spricht, dann geht er weg von Wittgenstein, sondern spricht halt mehr über die Subjektkonstitution. Und das macht er eben zum Beispiel in Kraft des Begehrens. Der Kraft des Begehrens hat aber, kann schon etwas über Alienation und Separation sagen, also über den Eintritt ins Symbolische, was er nicht so gut sagen kann, dass dann eben durch dieses Konzept der Aphanesis eingeführt wird, ist eben die Dynamik. Also dieser fortwährende Prozess, ja, diese fortwährende Arbeit, dass eben abgesteppt wird, dass eben mit metaphorisch Sinn erzeugt wird, aber gleichzeitig das Begehren wieder weggeht. Und dass eben dieser Prozess des Verschwindens, also dass uns das Begehren immer entgleitet auch, dass wir begehrende Subjekte sind, ist eine Funktion des Subjekts selbst. Der gehört zu unserem Sein, sagt praktisch etwas aus über darüber, wie wir, also das ist seine Ontologie, sagt etwas darüber aus, wie halt unser Sein in der Welt ist. Ja. Das ist schon, also das finde ich halt sehr spannend, dieses Konzept der Erfahrung, weil das wirklich was, finde ich, Neues zu dieser Dynamik von Alienation und Separation dazu tut. Aber vielleicht wird das klarer, wenn wir noch ein bisschen weiter lesen und dann vielleicht zusammenlesen. Ja. Ich lese nochmal das letzte Zitat vor, weil das, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt auch ist. Und zwar hat er gesagt, wählen wir den Sinn, so besteht der Sinn allein fort, verkürzt um jenen Teil des Nichtsinns, der eigentlich gesprochen das Unbewusste bei der Subjektrealisierung konstituiert. Ja? dieser Nichtsinn von dem aus, dass es der Ort nimmt sich das Unbewusste über das Subjekt realisieren konstituiert. Anders gesagt liegt es in der Natur des Sinns, wie er auf dem Feld des anderen entsteht, dass er zu einem beträchtlichen Teil eklipsiert wird durch das Verschwinden des Seins, wie es die Funktion des Signifikanten induziert. Ja? Funktion des Signifikanten induziert. Ich glaube, dass der Satz ganz wichtig ist. Also der Sinn entsteht im Feld des anderen, aber was Lacan eben damit sagt, und wir haben da schon ein bisschen jetzt uns drumherum bewegt, es gibt keinen reinen Sinn oder keine reine Vernunft, ja? Keine Form der Welterkennung ohne einen Blickwinkel, Fokus, Subjektivität im Sinn von einem Subjekt, das gespalten ist, dass uns das immer auch eben dieses Sein verschwinden ist, ja? Diese Anbindung ans Sein. Der Sinn entsteht also durch die ursprüngliche Koppelung zweier Signifikanten. Das heißt, der Sinn entsteht nicht durch die Eins, durch die Einheit so sehr, als durch die Zwei, durch die signifikante Kette, durch die minimale Differenz. Das wird dann auch für das nächste Kapitel, das wir hoffentlich noch anlesen, wichtig, weil der spricht ja über die Vorstellungsrepräsentanz. Und die Vorstellungsrepräsentanz, also man muss das untere Vorstellungsrepräsentanz, ist eben genau diese Zweiheit. Und das S, wie wir sagen, ist eben genau diese Koppelung, die Koppelung des Signifikanten, der eigentlich der Buchstabe ist. Bruce Fink erklärt das zum Beispiel so. Er sagt, die Lettre ist eben genau diese minimale Differenz, wenn man sich verspricht, also wenn sich die Sprache verspricht, dieser eine Signifikant, da schreibt sich der Buchstabe, da schreibt sich das Begehren wieder ein. Ja. Also der Sinn entsteht durch eine ursprüngliche Koppelung zweier Signifikanten, eben durch die zwei. Sinn beginnt mit der signifikanten Kette, mit dem Dazwischen von 1 und 2. Ja. Wenn Sinn und Subjekt miteinander gekoppelt werden, das heißt, wenn ein signifikanter Subjekt für einen anderen Signifikanten repräsentiert, so wird dieses Subjekt, wie wir gehört haben, petrifiziert, es wird versteinert, es verschwindet hinter dem Sinn, da kann etwas auch das Fading des Subjekts, das ständige Verschwinden. Allerdings macht es das niemals ganz. Etwas entkommt immer dieser Petrifizierung, gleitet, schreibt sich als Versprechen wieder ein. Das Sein kriecht eben immer fort. Das heißt, ein Teil des Sinns ist eben der Nichtsinn. Das ist genau diese Grenze, der Rand des Sinns. Und Lacan spricht ja auch immer wieder von der Psychoanalyse, als einer Wissenschaft oder einer Theorie des Rands eigentlich. Ja, Psychoanalyse ist die Wissenschaft des Rands der Wissenschaft. Da, Psychoanalyse setzt sich eben genau in diesen Rand, wo sich die Sprache dann verspricht, rein. Das ist ihr Gebiet. Das heißt, die erste Operation, erste wieder unter Anführungsstrichen, ja, weil wir sind im Sprechen schon im Symbolischen aufgehoben. Aber diese erste Operation, von der Lacan spricht, ist die Alienation eben aus der Doppelfunktion, Konstitution des Sinns, Erfahrnisses, Verschwinden des Subjekts. Ganz kurz dazu noch, vielleicht noch dann im Anschluss an dieses Schema noch ein paar andere, sondern dann nicht nur der Vollständigkeit halber ganz kurz aufzeichnen möchte. Und zwar das eine ist Geld und Leben. Wähle ich das Geld, verliere ich beides. Ja? Also immer mitzudenken, Sein und Sinn. Du musst aber jetzt Passion dazu sagen. Ja? Es geht darum, dass du bedroht wirst. Geld. Ach so, ja, Entschuldigung. Ich habe das schon so oft gelesen. Ja, genau. Also es geht darum, jemand sagt, dein Geld oder dein Leben. Eins von beiden nehme ich, entscheide dich. Ja? Das ist eine Bedrohung. Ja? Wähle ich, also sage ich, na, ich wähle mein Geld, verliere ich augenblicklich beides, weil der nimmt mein Leben. Ja? So sieht Lacan eben das Sein oder Sinn, wähle ich Sein, verliere ich beides. Ja? Verliere ich sowohl den Sinn als auch das Sein. Ja? Wähle ich das Leben, so sagt er, ist es ein beschädigtes Leben, weil mir jemand das Geld zum Leben weggenommen hat. Ja? Wähle ich den Sinn, so ist es ein beschädigter Sinn, weil wir sind untot. Ja? Wir sind den symbolischen Tod gestorben, um dem realen Tod auszuweichen. Der Kant sagt, was ganz wichtig ist in dieser Koppelung, ist der Letalfaktor. Da geht es ums Ganze jeweils, ja? Auch in seinen Beispielen, also Geld oder Leben oder eben Freiheit, Tod. Ja? Wähle ich die Freiheit, verliere ich beides, wähle ich den Tod. Okay, das ist jetzt schwierig, weil da geht es um den symbolischen Tod, dann schon wähle ich den Tod, ja? Dann ist das praktisch ein Akt der Freiheit, sagt er, also die Wahl der Freiheit, die einzig freie Wahl, ja? Weil ich damit eben eines Lebens ohne Freiheit entkomme, aber gleichzeitig ist es eben der Tod, der symbolische Tod. Das heißt, dieses Leben, also wenn ich sage, ich wähle den Sinn, dann wähle ich eigentlich den Tod, nämlich den symbolischen Tod, die Kastration. Ja, aber gleichzeitig macht das auch den Weg auf zur Freiheit, nämlich zu einem Leben im Symbolischen. Ja? Ja? Ich möchte nur ganz kurz über die Separation dann noch reden und dann in das nächste Kapitel gehen, weil die Separation ist dann nur der Weg zurück eben von der Erfahrung beziehungsweise von der Entfremdung. Die Separation ist der Trick des Subjekts, um sich dann praktisch wieder in Freiheit zu wähnen. Also wie kommt man aus diesem Tod raus, dass ich den symbolischen Tod gewählt habe, dass ich dann zu einer Freiheit komme, das mache ich über die Separation. Und zwar ist die Alienation oder das Well, also das Oder der Entfremdung, nur eine Seite einer geglückten Subjektkonstitution. Wer hier stehen bleibt, ja, wer auf der Ebene der Alienation stehen bleibt, sagt er immer und immer wieder, er liegt einem, und er sagt, einen perversen Kurzschluss. Ja? Also das ist eigentlich das, das macht er zum Beispiel dann beim Kraft des Begehrens, dass er sagt, wer nicht den Weg über die Alienation geht, sondern wer eben dabei stehen bleibt in dieser Versteinerung des Subjekts. Ich bin Sinn für einen anderen, aber ich weiß genau, was das für ein Sinn ist. Ja? Ich weiß genau, was für eine Art von Objekt ich für den anderen bin, um praktisch dessen Mangel aufzuheben. Das Problem ist aber, dass das irreal ist, dass es keinen Mangel zu stopfen gibt in dem Sinn. Also nicht ein Objekt, das den Mangel stopfen könnte oder beseitigen könnte. Aber eben dieser Kurzschluss, diese Petrifizierung, diese Versteinerung des Subjekts, dass dann eben sich in diesem Sinn in der Anrufung des anderen gefangen sieht, glaubt halt nur das zu sein. Das und nur das für den anderen. Ja. Das ist Lacans Konzept der Perversion auch, unter anderem. Ja. Ich weiß genau, was für ein Objekt ich für dich bin, ich weiß genau, was dich antörnt und so weiter. Das ist eben ein perverser Kurzschluss, in dem das Subjekt dann glaubt, dass es tatsächlich durch den anderen bestimmt ist und auch für den anderen bestimmt ist und nur für diesen einen anderen bestimmt ist. Das Interessante daran ist, dass, also gerade wenn man eben, was ich vorher gesagt habe, dass eben mit diesem Prozess auch ein Fokus reinkommt, also ein Blickwinkel, dann könnte man ja auch sagen, dass jeder große andere, beziehungsweise wie ich mich gegenüber dem großen anderen bestimmt fühle, Das ist auch bis zu einem gewissen Grad Ideologie. Ist das aber festgeschrieben, ist das versteinert, dann kann ich eine bestehende symbolische Ordnung oder eine bestehende Herrschaftsordnung auch sicher nicht verändern. Macht das Sinn? Ja? Ungefähr? Darüber könnten wir. Ja, vielleicht können wir darüber nachher noch reden, weil ich glaube, dass das unter anderem ein ganz großes Problem unserer gegenwärtigen Zeit im Moment ist. Diese absolute Versteinerung im Hinblick auf den anderen, ja, der allmächtige andere gesehen wird. Ein Ausweg daraus ist aber die Separation. Und die Separation ist eben der Durchschnitt. Er sagt, Separation bedeutet Durchschnitt oder Produkt. Und zusammen bilden eben beide die, was ich vorher aufgezeichnet habe, die Punze, beziehungsweise das fundamentale Phantasma. Das heißt, das ist ja auch das Sinnbild für einen geglückten Eintritt in das Symbolische. Ja. Das bedeutet einerseits, ich habe mich als begehrendes Subjekt konstituiert, aber ich kann eben begehren, weil ich nicht nur als Objekt vis-à-vis einem großen anderen funktionieren muss, für den ich ein Objekt zur Mangelsbeseitigung bin. Ja? Weil eben gerade, weil das Begehren des anderen opak für mich wird, weil das nicht mehr klar ist, was der andere will, was will der andere eigentlich, was ist der Mangel des anderen eigentlich, kann ich praktisch auch in eine dynamische Beziehung zu diesem anderen treten. Ich kann selber fragen, wie will ich eigentlich vis-à-vis diesen anderen erscheinen, beziehungsweise wie soll dieser große andere auch für mich sein. Das macht diese Beziehung zwischen anderen und Subjekt auch dynamisch. Ich glaube, ich würde das jetzt gern da mal dabei belassen und dann entweder, also jetzt vielleicht eine Diskussion anhängen und fragen und so, und dann vielleicht nachher in die Lektüre vom 17er Kapitel reingehen, die eigentlich genau dasselbe wieder macht. Also da spricht er wieder über, sagt er, ich möchte das Thema vom letzten Mal nochmal aufgreifen, es geht um Erfahrungen, ich möchte das nochmal von anderer Seite angehen, ich möchte einen Begriff von Freud einführen, nämlich den der Vorstellungsrepräsentanz. Und dann spielt er genau dasselbe noch einmal durch. Ja? Fragen? Oder, ja? Weil ich von der ganzen Sache überhaupt keine Ahnung habe, würde ich vorsichtig fragen, wie man das, was jetzt hier diskutiert wurde, sich vorstellen könnte, dass wo in der Analyse, in der Therapie oder Kur, wie auch immer es heißt, das eine Rolle spielt. Oder ist die Frage, deshalb vorsichtig gefragt, gar nicht zulässig, weil das so weit im theoretischen Kontext davon weg ist, dass man das nicht... Also gibt es eine Situation in der Therapie, die man vielleicht heranziehen könnte, um das zu erläutern, mir klarer zu machen, wo das vielleicht eine Rolle spielt? Also vielleicht nicht nur an dich, sondern... Ja, ich meine, die Klinik ist halt nicht meine Profession. Vielleicht kannst du da mehr dazu sagen, Irene. Ja, also ich kann soweit sagen, dass ich eigentlich als Analytikerin erst anders sozialisiert worden bin, mehr mit dem Sinn zu arbeiten. Ja. Okay. Und als Lacanianerin jetzt sozusagen als Werdende. Da ist aber etwas, was so... dann wird halt gebaut und identifiziert sozusagen in der Analyse. Und ich sehe das als einen anderen Ansatz, wo es mehr darum geht, das eigene, das durch den anderen in meinem Leben sozusagen schon da ist und was, mit dem ich in die Analyse komme, mit dem noch mehr konfrontiert zu werden. Weniger mit dem Identifizieren und auch weniger mit dem Sinn, sondern diese Momente, wo das Unbewusste auftaucht, also das Subjektkonstituierung hat mich sehr beschäftigt. Und dieses Auftauchen des Unbewussten ist immer wieder ein sehr wichtiger Moment. Ich kenne es aus der eigenen Analyse, wo eine Sprachlosigkeit oft ist oder und etwas auftaucht über das vorher Gesprochene, was vorher nicht gedacht oder gespürt oder sonst was worden ist. Das, was man nicht hören wollte, hört man dann. Das ist zwar manchmal auch beschämend oder ärgerlich oder irritierend. Also, ja, das finde ich aber spannend, weil das alles, was man so denken kann, das Sinnbezogene, dafür brauche ich die Psychoanalyse nicht. Das machen andere Therapien oder das kann man mit anderen Methoden auch. Das ist das Spezielle für mich eigentlich an der Analyse jetzt. Dieses Unbewusste, das sprachlich, also wo ich über das Sprechen hinkomme. Und das Sprechen ist der Weg sozusagen, ja. Das ist dann die ganzen Ansprüche und die Ideen, die Sinnzusammenhänge, die man halt als Einfälle hat. Aber da geht es um eine andere Begegnung sozusagen, mit sich selber. Ja, mit sich selber als Analyse. Als Subjekt. Mit sich als Subjekt. Da hört man dann. Und zwar genau als gespaltenes Subjekt. Was man nicht hören wollte eigentlich. Als Subjekt, das sich verspricht. Das ist gar nicht so lustig, würde ich sagen, ja. Aber es hat wirklich auch was mit einem Verlust zu tun, wenn man vorher sich irgendwie viel großartiger wählt. Und das ist halt dann. anders, aber gut. Ist das nicht das Ziel der Psychoanalyse? Das sagt er auch irgendwo. Ja, es gibt es ja nicht als das zu erfahren. Ich denke, was es ist. Nein, ich meine, noch mehr ist nicht dringend, aber das ist schon der Ziel. Es gibt so eine Formulierung von Lacan, die ist durchqueren des Phantasmas. Aber ich glaube, Analysen sind einfach verschieden und ich finde das immer, das ist, finde ich, das Analytische für mich an der Analyse, dass es sehr, also sozusagen subjektbezogen ist, ja? Dass es nicht ein Ziel gibt, sondern viele. Und ich meine, dieses überhaupt erst hören können, ja, das ist eben auch sich selber in dieser Spaltung auch erfahren lernen, eigentlich. Es ist eine Erfahrung eigentlich. Genau. Nur, es ist Sprechen, aber es ist eine Erfahrung. Genau. Und das ist eine Form von Offenheit, glaube ich. Also ich glaube, dass er, was ich vorher gemeint habe, dass er das dann nachher durchspielt mit Skeptizismus und also, dass er nachher über ein ethisches Subjekt spricht. Mhm. Dieses ethische Subjekt ist, glaube ich, also er sagt, das ethische Subjekt ist eben dieses, das nicht sofort schließt, beziehungsweise das dann auch wieder öffnet, das sich nicht nur versteinern lässt, sondern das dann auch wieder öffnet, das eben auch hören kann auf dieses eigene Versprechen, wo sich das Begehren wieder einschreibt und damit dann auch arbeiten kann. Und ich glaube, das funktioniert auf subjektiver Ebene, aber das kann auch auf gesellschaftlicher Ebene passieren, ja? Dass man, also im Sinne von kollektives ich will nicht über kollektives Unbewusstes reden, aber im Sinne von, dass es natürlich in einer Gesellschaft auch bestimmte blinde Flecken gibt, ja? Und man kann darauf reagieren, wo sich auch eine bestimmte Form, wo sich Angst einschreibt, wo sich aber auch das Begehren einschreibt, ja. Also Angst und Begehren liegen ja oft ganz, ganz nah beieinander. Und da hinzuhören und hinzuschauen, ist auch eine bestimmte Form der Ethik, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Und das ist eben was die Psychoanalyse, glaube ich, auch leistet, beziehungsweise was die Psychoanalyse auch propagiert, ja, oder zu ihrer Profession macht. Dieses sich selber das unerhörte Hören. Nicht wissen wollen. Genau. Deswegen habe ich mich so wahnsinnig geärgert. Ich weiß nicht, ob irgendjemand diesen Freud-Film von David Cronenberg gesehen hat. Furchtbar! Wo dann zum Schluss, also da geht es um Freud und Jung und zum Schluss, ich muss kurz einen Hasti ran, weil es ist jetzt ganz wahnsinnig, wo es dann zum Schluss darum geht, dass irgendwie gesagt wird, ja, aber Jung möchte ja den Menschen helfen. Es geht nicht nur darum, es ist nicht genug zu erklären. Es ist nicht nur genug, das Verhalten zu erklären. Jung möchte den Menschen helfen. Ja? Ich meine, ich spreche das jetzt Jung gar nicht ab, dass er den Menschen helfen wollte und dass er vielleicht auch einen Weg und auch einen anderen Weg gefunden hat. Aber ich meine, genau darum geht es ja in der Talking Cure nicht, das Begehren zu erklären. Ja? Also da kommt der Freud ganz früh schon drauf, dass man sehr wohl wissen kann, warum das Bein gelähmt ist, warum ich ein spezielles Symptom habe, aber dieses Wissen alleine nutzt überhaupt nichts. Ja? Ich kann das 10-mal wissen, wenn ich es nicht durchgearbeitet habe und das funktioniert eben nicht auf der Erklärungsebene, sondern das funktioniert eben über diesen Rand des Sinns, wo sich eben das Subjekt wieder an das Sein anbindet. Ja? Das Symptom findet ja seinen Platz am Platz dieser ersten Urverdrängung. Ja? Darüber, das ist eben die Vorstellungsrepräsentanz. Ich möchte, bevor wir in das Kapitel reingehen. Ein Bild, irgendwas? Überhaupt nicht. Ja, wahrscheinlich ist es einfach viel. Das ist noch, also ich mich jetzt gerade während der Erklärungsversuche dann in die Situation vorgestellt, wie ich als zum Therapierender da sitze. Das erklärt mir das gerade. Erklärt niemand, das ist eine Erfahrung. Also es klingt jetzt für mich so, als ob das Wichtige ist für den Therapeuten, sich selbst zu verstehen oder irgendwas selbst zu verstehen, dass es jetzt dem Patient, Klient, wie auch immer hilft. Die Theorie jetzt? Ja. Naja, das trägst du nicht an deine Klienten ran. Beziehungsweise, es geht nicht ums Verstehen, aber ich glaube, es ist einfach sehr komplex, aber es ist eine Erfahrung, da kann ich nicht sagen. Aber nicht des Psychoanalytikers, sondern des Ich denke, das Problem ist ein bisschen, du fragst sozusagen, also du möchtest gerne was verstehen, Aber der Prozess, witzigerweise, den du jetzt verstehen willst, der erschließt sich eben gerade vom Nichtverstehen her. Also es geht nicht darüber, das intellektuell zu verstehen, dann wäre die Analyse nach zwei Sitzungen zu Ende. Okay. Das ist das Problem. Also das kann man eigentlich ganz gut festmachen. Also was ich hier immer aufdränge, ist natürlich die Unterscheidung zwischen, die Lacan irgendwann mal gemacht hat früher, zwischen leeren und vollen Sprechen. Das leere Sprechen ist so typischerweise, was oft passiert, wenn Subjekte halt in die Analyse kommen, dass sie halt dann, weil sie ja meistens nicht mehr kriegen als die Aufforderung, erzählen doch, was los ist sozusagen, erzählen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Dann fangen die an zu reden und dann erzählen sie oft von sich. Und sie erzählen so, wie sie sich sehen. Und natürlich entwerfen sie sich natürlich gerne als ein Subjekt, das relativ gut sein Sprechen beherrscht und auch die Existenz beherrscht und alles eigentlich im Grunde im Griff hat, ja? Was natürlich genau die Lüge ist, sonst wäre das Subjekt nicht da. Ja? Sonst würde es nicht zur Therapie gehen, weil es irgendwas sich manifestiert, was das Subjekt, was einen Leidensdruck aufbaut oder so. So, und das ist genau das, was wir besprechen. Es ist das, wo im Grunde versucht wird, nur auf der Sinnebene, also auf der Verstehensebene zu operieren. Und das Witzige ist im Grunde genommen, dass dann immer sich aber dann etwas anderes einschleicht, nämlich der Nichtsinn. Das, was das kann dann zum Beispiel der berühmte freudsche Versprecher sein, der einfach plötzlich ein anderes Szenario an Sinn aufwirft, ermöglicht, von dem aus her sich sozusagen Probleme plötzlich aufschließen können für das Objekt. Und zwar nicht auf einer Verstehensebene, ach so, ja, das habe ich dann schon mal, sondern wo eigentlich im Grunde genommen quasi sozusagen im Betriebssystem der Existenz sich was neu verschaltet. Jetzt werde ich ein bisschen mythisch, aber. Nein, das ist gut. Und da sozusagen auf der Ebene, sozusagen auf der unbewussten Ebene, sich was verändert, was halt vielleicht helfen kann, dann diese Symptome, die sich zum Beispiel rausgebildet haben, zu verändern, zu lösen oder woanders anzusiedeln. Ne? Also, es ist im Grunde das Problem, ist sozusagen, dass das Subjekt nicht dadurch weiterkommt, dass ihm jemand erklärt, wie es eigentlich aussieht mit ihm. Und deswegen, ich glaube, also es gibt ja diesen Spruch von Karl Valentin, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ich glaube, nichts trifft besser zu als für die Psychoanalyse. Also das ist genau das. Ist das Karl Valentin? Ich glaube, ja. Ich überlege gerade, fällt jemandem ein Beispiel von so einer minimalen Differenz ein, von einem Wort, das dann einen anderen Sinn ergibt, wenn man... Von einer Mehrdeutigkeit. Genau, ja. Weil das wäre... Ich weiß, aber mir fällt gerade überhaupt nichts ein. Und idealerweise eben, wo nur ein Buchstabe verändert wird und das dann eine neue... Weil das ist nämlich auch das dann, was ich vorher gemeint habe, ich spreche da nicht nur von Signifikanten, sondern von Buchstaben. Weil was da passiert ist eben, in dieser, du sprichst ein Wort, aber du versprichst dich und du sprichst ein anderes Wort stattdessen. Und der Analytiker oder die Analytikerin macht dich vielleicht darauf aufmerksam, indem das Wort wiederholt wird nochmal und du kannst es dann auf einmal hören, ja. Und diese Abweichung, also dieses, was da passiert ist, eben in diesem Zwischenraum, zwischen den beiden, das ist eigentlich der Buchstabe, was Lacan hat. Also das ist diese Anbindung an Sein, die aber eigentlich irreal ist, aber dann trotzdem drängt. Ja. Da schreibt sich das Begehren wieder ein. Es ist weder in dem einen Signifikanten noch in dem anderen Signifikanten, sondern es ist eben eine Abweichung. Du denkst, du sprichst das eine, dann sprichst du aber das andere. Was ist da eigentlich passiert? Ja? Das muss ja nicht nur ein Versprechen sein, nicht? Das kann ja auch die Situation sein, der Patient sitzt da und wirft sich selber nicht mehr die ganze Dreiviertelstunde, dann geht er zur Tür, ist schon fast draußen, dreht sich nochmal und sagt, ja, die habe ich mal, was ich vergessen habe, dann kommt ein Satz und dann geht er nicht. Aber der Satz ist wichtiger als die ganze Stunde vorher. Nicht? Also das ist auch dieses Versprechen, nicht? Das, Genau. Wir haben hier auch genau ein Beispiel eigentlich, und zwar, dass Quinn eigentlich den Lacan quasi deutet in der Hinsicht. Und zwar, weil wo bist du, auf welcher Seite? Diese kurze Question-Answer-Session, der Miller stellt ja die Frage, muss man irgendwie nicht Hegels Lacan gegen Lacan lesen? Dann sozusagen sagt Lacan, das ist großartig, viel besser sozusagen als das, was Quinn gesagt hat, der mich sozusagen in einen Topf mit Hegel tut und sagt, tote Strukturalismus, die sind der Sohn Hegels. Und dann kommt ja Quinn und sagt so, die Söhne töten die Väter. Sprich, zeigt auf, dass das eigentlich vorher schon in dem war, drin war nämlich. Und das, genau, ja, das versteckt da sich. Kommt nämlich genau noch was dazu und das finde ich total super, dass das nämlich auch da drin ist, weil ich glaube nicht, dass der Jacques Allain das deswegen reingetan hat, weil der Quinn dann den Lacan quasi korrigiert, sondern weil er da was ganz anderes reinliest, weil man es mit einer ganz anderen Folie lesen kann, sodass der Quinn nämlich als Trottel aussteigt. Ne? Also das ist irgendwie genau so ein Moment, wo es sich abspielt. Wo man auf einmal was hört, was man vorher nicht gehört hat, was aber Und mir fällt wieder auch ein konkretes Beispiel von Romanen einfallen, den Herr Zehner dann darauf hingewiesen hat, dass man ja da auch Mann und Frau sehen könnte. Und wir erstmal überlegen müssen, wieso. Und dann müssen wir aufklären, das sind wahrscheinlich diese Abstammungsbäume, wo dann immer Mann, Frau sozusagen als zwei Dinge dargestellt werden, überkreuzen. Und dann habe ich mal zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, sozusagen, warum habe ich es nicht gesehen? Sozusagen, ich kann fragen, was ist meine Fehlleistung? Oder ich kann sagen, welches Thema beschäftigt Jena gerade? Das sind zwei Möglichkeiten. Das ist aber auch typisch für sozusagen diese epistemologische Unsicherheit, auf der man sich befindet, wenn man intersubjektiv versucht, sozusagen zu operieren. Also es gibt immer die Möglichkeit zu sagen, naja, der Analytiker lebt da seinen eigenen Stiefel aus und sozusagen projiziert nur rein, was ihn selber beschäftigt. Also das Begehren des Analytikers oder eben ist es das Begehren des Analysanten. Das ist eine sehr schwierige Frage, die sich in so einer Situation auch ziemlich deutlich zeigt, glaube ich. Und da ist genau dieser Mehrraum plötzlich da an Erkenntnispotenzial sozusagen, der sich eben nicht daraus erstreckt, einfach die Dinge sozusagen beim Namen zu nehmen. Deswegen meine ich ja auch, ist es ja auch quasi sozusagen der Geniestreich von Lacan, dass er ja permanent mit dem Begehren des Hörers oder des Studenten oder des Hörers, also des anderen halt spielt und quasi durch die Formulierung eben und durch die wiederholte Umschreibung oder die wiederholte Neuformulierung eines Ähnlichen oder eines Gleichen ja quasi eben so eine Bedeutungsvielheit herstellt. Ja, sie sind textzulässt. Ständig. Ja. Und auch eine Zeit. Ja und nein, würde ich sagen. Also es gibt halt immer diese tollen Thema, die sich wiederholen. Es gibt so ein paar Wahlsprüche, die Lacan auch Fahnen drücken können, die man durch Paris tragen können. Das Unbewusste strukturiert wie eine Sprache oder sowas. Aber im Grunde genommen ist dann halt über die vielen Seminare immer auch wieder der Versuch, es eigentlich den neuen Kniff daran zu finden, selber schon. Also im Grunde genommen ist er selber schon Teil des Lektüreprozesses seiner Theorie. Also er ist selber schon an jemanden, der sich selber auslegt quasi und eigentlich auch immer versucht, könnte man jetzt sagen, sozusagen zu zeigen, wie genial seine Gedanken früher waren, weil da lässt sich noch eine ganz andere fundamentale Erkenntnis rausgewinnen. Also es ist so ein... Ich meine, das Thema bleibt so ein bisschen dasselbe, aber die Schwerpunkte oder die Blickwinkel verändern sich jeweils. Ja, man kann es so etwas wie den Film Transformer vorkommt, nicht wahr? Das heißt, das ist ein Auto und dann plötzlich beginnt es, in der Peugeot-Reklame, plötzlich beginnt es sich auseinander zu falten, wird ganz was anderes, bewegt sich nicht, dann kriegt es wieder eine neue Dimension. Ja, na, weil das Begehren auch jeweils ein anderes ist, ja. Also weil er mit einem anderen Begehren wieder rangeht. Ist die Frage, ob ich kämpfen will oder fahren will damit, ja. Nicht? Das ist ja. Und er sagt ja, er spricht ja als Analysant, das gesagt, das kommt immer wieder mal. Er spricht in diesen Seminaren als Analysant und das ist ja eben genau das Schwierige, glaube ich, daran zu verstehen, dass das eben, das ist Geniestreich genannt, aber dass sozusagen dieser Geniestreich nicht ihm vorbehalten ist, sondern dass das eigentlich quasi zumindest seine Theorie davon ist, wie der Analysant auch spricht eben, oder seine Erfahrung ist, wie der Analysant spricht eben. Das würde ich auch so sehen. Ich finde auch, dass er kreist drumherum, je nachdem, um was es gerade konkreter geht oder nicht, kreist er herum, dann schlägt er innere Kreise oder weitere Kreise, je nachdem, wie nahe er hinkommt. Das finde ich, merkt man stark beim Lesen. Ich würde ihm nicht, es wird ja ihm oft vorgeworfen, dass er ein großes Ego hat und ein selbstgefälliger, arroganter Sackmann, der sich aufgelassen hat mit seiner Zigarre in der Vorlesung, aber so würde ich es nicht sehen. Das ist vielleicht eine Seite, dass er ja auch ein Lehrer muss. Na, oder wenn, es tut halt nichts, also aber man muss den Text nicht so lesen. Er selbst lies einfach von angefangen beim Einser-Seminar am 20 oder dann 22, wird das immer ärger sozusagen, teilweise sogar, finde ich. Und weil er einfach, das ist eben, ich glaube, in Seminar 5 oder eben 11 irgendwo beschreibt er eben den Prozess in der Analyse auch, wie das der Analysant eben immer enger kreist um das Eigentliche. Und dann eben dann käme es bestenfalls zur Durchquerung des Phantasmas und dann die Versöhnung. Und genau das macht er in den Seminaren von 1 bis 28, wie viel es gibt, finde ich. Irgendwie, ich würde nicht so, also dass er in einer Wissensposition vorne steht und spricht, aus einer Wissensposition heraus, wirklich fast so nicht sein. Nö, nicht. Also er begehrt ja auch permanent seinen eigenen Sinn. Irgendwo kreist ja. Aber er ist eine Autorität, das ist der Witz. Ja, die Autorität, die Hörenden machen ihn dazu. Also ich meine, was sagt der Ego, er vergleicht sich immer mit Marx, Freud und Lacan. Das sind sozusagen drei Autoritäten, die er seit dem 19. Jahrhundert sieht. Ja, aber das ist eine Gesamte, die man auch macht. Ja, das ist schon mal was. Genau, das ist ja schon noch dieses, schon immer wieder affirmieren, dass man dann doch in einem eigenen Haus ist. Ja. Also, dass man dann doch in einer Autorität ist. Ja, Autorität, dann meine ich nicht, dass er sich selber für den coolsten Hecht hält. Das wird eh wahrscheinlich so gewesen sein, aber das macht niemand zur Autorität. Mich zumindest. Autorität ist ja sozusagen, also jetzt, Zizek hat das in diesem. Stellt diese Frage auf, also diesen Kierkegaard-Text, warum eigentlich Jesus eine Autorität ist. Ich habe das jetzt nicht mehr ganz auf der Pfanne, aber das ist im Grunde eine ähnliche Frage. Also die Frage, wenn man Autorität verhandelt von der psychanalytischen Seite, dann verhandelt man ja auch die Autorität der Psychoanalytiker, nämlich über Freud, meinetwegen auch Jung und andere, große Namen, aber eben auch Lacan. Und die Frage ist, was macht diese Autorität aus, wenn es nicht das Wissen ist? Das ist das eigentlich Interessante. Wenn es nicht die vollständige Präsenz sozusagen des Wissens im Kopf von Lacan ist, was macht ihn zur Autorität? Naja, aber gut, da muss man. Naja, weil es sind doch gerade eben die Hörer, die bei ihm das Wissen imaginieren und ja, genau, ja, aber auch sein Kreis. Und also er tritt ja dann auch als der große andere auf, oder also für die begehrende Hörerschaft. Oder also er ist dann. Und ich meine, das ist doch auch, er versucht doch auch immer wieder, also der große andere oder der andere, der ist ja, irgendwo nennt er ihn doch eh auch Gott und dann nennt er den wieder anders. Und dann, also es ist ja immer wieder auch, der große andere ist ja auch immer wieder. Das kann schon Gott sein, das ist auch im 17. Kapitel dann Gott, aber der Witz ist ja, dass der große andere nicht existiert. Also der auch bewahrt ist, ja? dass man dem nur unterstellen kann, dass er existiert. Ja? Das ist halt der ganze Clou dran. Man muss dem großen anderen praktisch immer unterstellen, dass er ungebahrt ist, also dass es wirklich so eine Art volles Sprechen gibt, gibt es aber nicht. Sagt auch immer wieder. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in die Richtung gehen möchte. Ich meine, ich glaube halt auch, dass er halt schon sehr viel erkannt hat, und ich meine, das ist einfach auch ein sehr, sehr gelehrter Diskurs, den er erfahrt. Ja. Also da ist schon sehr viel Wissen eigentlich auch drin. Ich glaube, ganz ohne Wissen, nur mit Selbstanalyse, also wenn ich jetzt hergehe und eine Selbstanalyse über mich mache und 2 Stunden lang über mich rede, das ist das wahrscheinlich nicht so spannend. Nein, das Wissen brauchst du, um hinzukommen. Genau, aber es ist eben nicht nur das Wissen, und die Sache ist halt dann, die Frage ist halt auch, die Frage ist halt dann auch in der Analyse, weil es gibt ja immer wieder die Geschichten, dass sich Analysanten ihn dann umgebracht haben, beziehungsweise es total zerstört war oder so, oder dass da eine extreme Übertragungssituation auch war, oft, dass er einfach keine dieser absoluten Kurzsitzungen veranstaltet hat und dann einfach gar nichts gesagt hat und die Leute wieder entlassen hat. Und ich glaube halt, Diese Art von Spiel, also wie man sich da, wie man sich da als großen anderen dann auch positioniert, ist genau die Frage, wie hysterisiere ich meine Analysanten? Und das mache ich halt schon auch, indem ich halt wirklich so eine Übertragung möglich mache, nämlich indem ich mich rausnehme, höre und interpunktiere. Und ich glaube, das hat er wahrscheinlich relativ gut auch können. Ja. Und das sieht man schon auch in seinem Schreiben selber, dass auch eben dieses Meandern oder dieses diskursive Kreisen, das er da praktiziert, dass das teilweise auch, und das nimmt dann in den späteren Seminaren zu, wo er eben versucht, diese Verbindung zwischen einem philosophischen Schreiben und einem analytischen Schreiben auch zu machen, da nimmt das auch mal zu, dieses Interpunktieren eigentlich. Und das hysterisiert er dann selber, und das macht halt den Raum erst auf, dass das Wissen unterstellt werden kann. Ja, ja? Also da möchte ich vielleicht was dazu sagen. Hysterisieren heißt, also so wie ich es jetzt verstehe, nämlich auch verweigern, nicht? Also das Interpunktieren ist ja eine Art Verweigerung, genau. Das ist das Hysterische, so verstehe ich es. Und das ist auch ganz schön vor den Kopf stoßen. Genau, das ist auch sehr schmerzhaft und das beschreiben auch, also das ist in dem Buch von Elisabeth Rudinesco sehr gut drinnen, dass das sehr schmerzhaft offenbar war für viele Analysanten. Ja. Ich meine, wer Analyse gemacht hat, das kann generell auch sehr schmerzhaft sein, also eben dann diese interpunktierenden Erfahrungen zu machen, ja. wo sich dann eben das eigene Begehren dann auch erstmal zeigen kann. Das ist schon... das ist eben vor den Kopf stoßend auch. Eben weil es so die eigenen Grenzen noch zeigt. Also weil es eben genau zeigt, dass man genau da zu Hause ist, wo man glaubt, dass man genau da nicht zu Hause ist, wo man glaubt, dass man zu Hause ist. Ja. So, die Frage ist, was wir jetzt machen. Wir haben noch eine halbe Stunde. Es haben nicht so viele Leute den Text mit. Können wir vielleicht aus dieser, du hast so angedeutet, weil wir jetzt auf der Kur gesprochen haben, du hast ja auch so eine gesellschaftspolitische Kur sozusagen angedeutet vorhin. Über die du gemeint hast, könnte man reden. Vielleicht kann man da noch ein bisschen. Soll man diesem Gesichtspunkt des Verschwindens nicht. Ja. Oder zu dieser Freud, du wolltest von der das Freud sagen. Genau, ich meine, das können wir vielleicht zuerst machen mit der Vorstellungsrepräsentanz und dann in die Politik reingehen, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, dass mit der Politik, da werde ich halt auch ganz, also das würde mich sehr interessieren. Da nachzufragen, das wäre halt eher so ein Meinungsmarkt, weil das sind halt persönliche Interessen und da würde ich einfach auch hören, was da generell so an Ideen auch im Raum so unterwegs ist. Ja. Weil bin ich halt selber auch sehr verwirrt. Was ich jetzt gerade mache, ich habe dieses Dokument von Freud am Computer. Und ich möchte da nur was vorlesen, und zwar was, weil er bezieht sich auf Freud, er bezieht sich auf einen Text zur Verdrängung, ja, in Kapitel 17. Und Freud sagt eben an einer Stelle, wir haben also den Grund, eine Urverdrängung anzunehmen, eine erste Phase der Verdrängung, die darin besteht, dass der psychischen, und er schreibt Vorstellung in Klammern, Vorstellungsrepräsentanz des Triebes, die Übernahme ins Bewusste versagt wird. Mit dieser ist eine Fixierung gegeben. Ja? Es gibt eine Urverdrängung, eine Vorstellungsrepräsentanz dieser Urverdrängung, also ein Bild praktisch dieser Urverdrängung oder etwas, das daran gebunden wird, das wird aber niemals. Das ist die Repräsentanz des Triebes eigentlich. Ja? Das ist, woran sich der Trieb dann manifestiert, dieses Bild, Vorstellungsrepräsentanz des Triebes. Das wird, das kommt niemals ins Bewusstsein. Das ist urverdrängt. Ja? Und das ermöglicht eine Fixierung oder das bedingt dann eine Fixierung. Die betreffende Repräsentanz bleibt von da an unveränderlich bestehen und der Trieb ist an sie gebunden. Ja? Da ist etwas, das ist nie passiert, das ist nie zu Bewusstsein gekommen. Aber das ist der Grund für alle, also für eine Fixierung. Dies geschieht infolge der später zu besprechenden Eigenschaften unbewusster Vorgänge. Gut. Die zweite Stufe der Verdrängung, die eigentliche Verdrängung, betrifft psychische Abkömmlinge der verdrängten Repräsentanz. Oder solche Gedankenzüge, die anderswoher stammend in assoziativer Beziehung zu ihr geraten sind. Wegen dieser Beziehung erfahren diese Vorstellungen dasselbe Schicksal wie das Urverdrängte. Ja? Das heißt, es sind Symptome, das wird auch wieder verdrängt. Das sind so Sekundärmanifestationen, die daraus entstehen, eben, dass da überhaupt erstmal eine bestimmte Anbindung des Subjekts an sein Begehren oder an ihr Begehren ist. Die aber auch wieder verdrängt werden. Die erfahren dasselbe Schicksal wie das Urverdrängte. Die eigentliche Verdrängung ist also ein Nachdrängen, sagt er. Man tut übrigens Unrecht, wenn man nur die Abstoßung hervorhebt, die vom Bewussten her auf das Verdrängende wirkt. Ja, dass das Bewusste das Verdrängende abstößt. Es kommt ebenso sehr die Anziehung in Betracht, welche das Urverdrängte auf alles ausübt, womit es sich in Verbindung setzen kann. Ja. Das sagt Lacan dann auch eben im 17. Kapitel, dieses Urverdrängte ist eben ein erster Punkt der Anziehung. Ja. Dazu ganz kurz, vielleicht lesen wir das jetzt nicht, vielleicht sage ich dann nur so ganz kurz was dazu, weil wir eh nicht den Text dabei haben. Und zwar, wir haben gesagt, Sein und Sinn. Repräsentanz. Und jetzt muss man das eigentlich, um das akkurat beschreiben zu können, muss man das jetzt umdrehen. Die Vorstellung ist das Sinn, das ist das Sein, das ist der Nicht-Sinn, das ist das S. Er sagt, das S ist so eine Fuge. Also er macht das ja ganz oft, das ist so ein diskursiver Schachzug, du hast es gerade vorher bemerkt, er macht ganz oft das, was er theoretisch darstellen möchte, stellt er dann auch in seinem eigenen Sprechen dar, beziehungsweise an so Sachen wie, in dem Fall ist es jetzt die deutsche Sprache. Eine Eigenart der deutschen Sprache ist es, sagt er dann, dass die deutsche Sprache manchmal so ein komisches Binnen-S einführt. Ja? Um zwei Dinge, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben und nicht miteinander vereinbar sind, dann doch zusammenfügen zu können. Ich würde sagen, das ist eben genau da, wo ich vorher gesagt habe, dass der Buchstabe im Lacanischen Sinn sitzt. Ja? Zwei Dinge, also ein Nonsens-Signifikant oder ein Graphem, das eigentlich so keinen Sinn erfüllt, außer zwei Dinge, also eine Dynamik zu bewerkstelligen, nämlich das Reale und das Symbolische miteinander zu verknüpfen. Für Lacan ist die Repräsentanz das Reale, das geht ins Reale und die Vorstellung ist dann eben auf der Sinnebene. Ja? Er sagt dann eben, es besteht die Notwendigkeit der Fügung. Ja? Da besteht eine Notwendigkeit der Fügung bei der Vorstellungsrepräsentanz, Reales und Symbolisches werden gekoppelt, aber bei der Koppelung braucht es ein Supplement. Dieses Supplement ist eben, was wir vorher gesagt haben, der Nichtsinn. Ja? Oder die Lamelle, oder was weiß ich, oder was dann das Objekt A wird, oder was dann später Raum aufmacht für Symptome und so. Ja? Ein Supplement. Wo sich der Trieb wieder einschreibt oder wo sich das Begehren wieder einschreibt. Dann, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich das aufgeschrieben habe, was ich dazu noch sagen wollte. Moment. Genau. Was Lacan ganz wichtig ist, und das hat er eben von Freud aus diesem Verdrängungstext, das macht er in dieser Seminareinheit dann noch einmal klar, ist, dass nicht irgendein Affekt verdrängt wird, ja, sondern es wird eben genau diese Koppelung verdrängt. Es wird die Koppelung von Sein und Sinn verdrängt. Ja. Also von die Tatsache, dass das Subjekt gespalten ist, die Tatsache, dass wenn ich spreche, ist da immer auch noch ein anderer Ort mit dem Spiel, nämlich da, wo ich als Subjekt verschwinde hinter einem Signifikanten. Das heißt nicht, dass der Effekt wird verdrängt, sondern eben die Vorstellungsrepräsentanz, und das ist, er übersetzt das mit, das ist der Repräsentant einer Repräsentation. Und wir haben das vorher bei Freud eben gehört, die Urverdrängung, also das ist dieses erste Bild, das aber nie ins Bewusstsein kommt, das schon urverdrängt ist. Ja. Eben verdrängt wird dieser binäre Signifikant. Er nennt das binäre Signifikant dann. Diese Koppelung von Sein und Sinn ist dann für ihn der binäre Signifikant. Und dazu sagt er dann auch, das ist die Vorstellungsrepräsentanz und das ist eigentlich das Subjekt. Das Subjekt als Sein und Sinn, als diese Koppelung, das Subjekt als Gespaltenes, ist die Vorstellungsrepräsentanz insofern, als dass hier Reales und Symbolisches zusammenkommen. Eben Sinn, die Sinnebene, ja, die Vorstellungsebene und die Repräsentanzebene im Realen, ja, die Seinsebene. Also das habe ich auch vorher anders verstanden. Okay. Das Subjekt. Zunächst einmal sich ja so erlebt in Bezug auf den anderen. Das kann auch nur die Erlebnisebene am Anfang sein, also wenn das Subjekt entsteht. Ich verstehe jetzt, okay, nochmal. Okay, also auf der Grafik davor, da ging es ja darum, dass das Subjekt im Feld des anderen entsteht. Genau. Und dass es einen Sinn macht vom anderen Ding und sozusagen für den anderen erscheint. Und durch diese Erscheinung entsteht also viel. Sie haben allerdings auch recht dazu gesagt, dass das eigentliche Subjekt das Ganze ist, das ganze Gefühl. Genau. Ja. Aber es erlebt sich zunächst einmal schon einseitig, oder? Nein, weil die Sache ist nämlich, wenn das alles lügt, ja, also wenn diese Sprachhandlung lügt, wenn diese Alienation, Separation, also der Prozess der symbolischen Kastration oder wenn der Ödipus geglückt ist, wenn wir sagen, wir sind jetzt alle glückliche Neurotiker oder so, ja, dann. Glückliche oder unglückliche Neurotiker, also wenn wir sowohl mit Alienation und Separation gegangen sind, dann. Das ist eben nicht zeitlich zu denken. Also das ist nicht zu denken, als zunächst erlebe ich mich als entfremdet und dann mache ich etwas, dass ich frei werde. Sondern ich bin eben schon in diesem Freien eigentlich, aber der Prozess dahin, das beschreibt Lacan dann eigentlich. Ich meine, man kann dann irgendwie entwicklungspsychologisch arbeiten oder so. Er sagt dann schon teilweise, das Kind erlebt sich zuerst mal als erstes Objekt, dass die Mutter verloren hat, nämlich als der Phallus. Ja, es setzt sich als das Objekt des Mangels, des angenommenen Mangels bei der Mutter. Ja. Aber also das wäre ein Weg zu sagen, ja, ich kann das irgendwie zeitlich begrenzt denken. Aber eigentlich, wenn man spricht, deswegen habe ich eben gesagt, dass das keine zeitliche, also keine Teleologie ist und auch keine symmetrische Verbindung zwischen Alienation und Separation, sondern wir sprechen von der Separation aus, also als kastrierte Subjekte, als im Symbolischen aufgehobene Subjekte. Aber der Weg dorthin, den beschreiben, den kann man dann eben so beschreiben, wie Lacan ihn dann beschreibt. Eben als zunächst mal müssen wir uns als anderes Objekt setzen, wie das Kind macht. Die Sache ist halt, er sagt dann schon, es gibt halt, ich habe vorhin gesagt, ja, als glücklicher Neurotiker, weil er sagt dann eben Fälle, und da kann man auch drüber streiten, ob man das in der Form pathologisieren möchte, aber er sagt schon an manchen Stellen, bei der Alienation stoppen und nicht zur Separation weitergehen, bedeutet eben in einer perversen Begehrensposition zu sein, ja. Nicht einmal in die Alienation reinzugehen, ja? Also nicht einmal in diese Beziehung zu treten zu einem anderen Signifikanten. Die Verwerfung der Vatermetapher oder so bedeutet Psychose dann. Ja? Das neurotische Subjekt ist ein Subjekt, das immer schon kastriert ist, das immer schon eben durch Alienation und Separation gegangen ist und dann eigentlich nachträglich dann diesen Prozess beim Sprechen eben so erfährt, aber nur als Verlust praktisch erfährt. Also als das, wo sich dieses Subjekt, dieser eine Teil, dann wieder einschreibt oder auf einmal aufblitzt. Und das Subjekt dann eben vor den Kopf stößt. So hätte ich das für mich gelesen. Ich weiß nicht, ob es da andere Stimmen dazu gibt. Vielleicht. Mir ist jetzt nur vor allem aufgefallen, dass dieses Erleben jetzt so im Zentrum steht, was für mich so gar nicht mit dem Subjektbegriff zusammenpasst quasi, ne? Weil was ist ein Subjekt, was sich erlebt? Das ist schon eine Schwierigkeit quasi. Deswegen ist die Frage, ob man nicht dort schon genau diese Doppelung eingebaut hat, das schon verschoben hat. Ich hätte auch gerne noch nachgefragt, dieses dynamische Konzept, wenn ich das richtig verstanden habe, das theoretische Konzept Alienation und Separation, ist der eigentlich sozusagen der Stickrahmen dieses Konzeptes, ist ja ist der eigentlich ein Subjektbegriff, der sehr viel der, auf dem Rahmen der Individualität gestickt wird, nicht des Individuums und der Individualität. Wie geht es jetzt mit dem politischen Subjekt zusammen, nicht? Das ist ja durchaus nicht also unbedingt der Individualität zuzuordnen, nicht? Okay, ja. Über den anderen. Ich habe schon. Ich würde sagen, genau, gerade was du vorher angeführt hast mit dem Markt, das ist doch total schlagend, dass ja vollkommen diese Erfahrung, die passiert ist, dass sozusagen der Markt eine Repräsentanz ist und die Vorstellungsrepräsentanz, das, was sozusagen repräsentiert, dass es eine Repräsentation ist. Das ist ja unverdrängt. Und das ist ja genau das, womit wir zu kämpfen haben. Dass wir in diesem Erfahrungsdings jetzt gerade stillstehen quasi und nicht wissen, wie wir wieder die Separation als Rückkehr machen, um wieder die Markt wieder einzuschreiben und dort verschiedene Wege versuchen, aber halt nicht wirklich die Antwort haben. Und auch einen Moment, ich glaube halt, wie man vom Individuum dann auf die Masse kommt. Ist eben, das ist etwas, was Freud in Massenpsychologie und Ich-Analyse beschreibt. Also über die, was ist das? Das ist die Identifizierung. Ist das die Identifizierung mit dem anderen, gell? Also dass es zu so einer kollektiven Identifizierung auf einer spiegelbildlichen Ebene dann kommt. Ich glaube, so kommt man dann, also über das Ideal. Aber wenn es gar nicht so die Masse gemeint, nicht? Also na, aber das politische. Das Kollektive unbewusste. So ein Subjekt kann ja durchaus ein kollektives sein, das auf Eliten beschränkt ist, nicht? Also die von jetzt sozusagen der politischen Flashmob, nicht? Weil der sich ja so verständigt, nicht? Das ist noch lang, das ist, kann man auch, also die Frage ist, ist das eine Masse oder nicht? Ne? Und wie definiere ich sie? Aber wenn man jetzt unter Masse kommt, ja doch was anderes versteht. Also, und man den kann nicht lernen mit dem Umschlag der Bildungsfurcht. Und das ist ja beim Fleischmob nicht der Fall, nicht? Sondern die treffen einander, nein, ja, aber Masse kann, und dann sind sie wieder weg. Nicht? Genau, aber das Interessante bei Freud ist, dass Masse ja nichts jetzt mit Nähe und Distanz zu tun hat und es hat auch nichts mit der Anzahl der Individuen eigentlich zu tun, sondern es hat was mit der Verbindung der Individuen zueinander und zu den großen anderen zu tun. Und der Clou dabei ist, dass die Individuen sich dadurch verbinden, dass sie ich habe das leider nicht ganz präsent, wie Freud das macht, aber dass sie praktisch einen anderen als ihr Ideal-Ich setzen im Außen. Das wäre die Frage nach der Autorität, glaube ich. Also ich glaube, die Sachen, die Lena da schon gesagt hat, ich wollte damals davorhin eigentlich gar nicht versuchen, eine Antwort zu formulieren, aber ich würde schon ein bisschen in die Richtung gehen und ich meine, du hast einen Gott eingeführt, da würde ich sagen, das ist eigentlich keine Autorität. Jesus ist die Autorität, weil er Stellvertreter von Gott ist. Und genauso ist dann der Massenführer als Stellvertreter des großen Anderen. Dadurch generiert er Autorität. Also wenn er ihm sozusagen ein bisschen Buchstaben anhaftet, dann bekommt er plötzlich die Autorität. Genau. Deswegen ist der Zigarrenpfaff in der Form wahrscheinlich autoritärer als jemand, der wirklich völlig gepflegte Manieren gehabt hätte. Also oder nehmen wir Slavoj Žižek, der von der Körperlichkeit extrem auffällig ist. Das ist Teil seiner Autorität, glaube ich. Dieses Physische. Genau. Das ist im Grunde auch nicht mit dieser eloquenten Art zu reden und Theorien rauszufeuern als Verein ist. Ja. Und ich glaube aber, jetzt meine These dazu, du hast es vorhin schon angedeutet, da stehen im Grunde genommen der große Angriff, das Subjekt gegenüber. Heute gibt es eigentlich diese Massenlieder in dem Sinne ganz selten nur noch. Ja? Weil, also im Grunde genommen, die Situation ist heute eher so, dass wir eigentlich alle so derart isoliert sind, dass es diese massenpsychologischen Momente, glaube ich, nicht mehr so häufig gibt. Ja, also das klassische in Berlin, ich kenne das noch irgendwie vor dem 1. Mai lagen alle Leute ihre Schaufenster zu, weil halt eben die Post abgeht. Das ist so eine Form von Sozialdynamik, wo es darum geht, natürlich irgendwie die Sau rauszulassen, die halt völlig im Grunde genommen sich darauf begrenzt, irgendwie dem großen anderen in die Suppe spucken zu wollen. Aber natürlich scheint seit mindestens 20 Jahren keinerlei Orientierung auf eine andere Person oder auf eine Zielsetzung noch hat. Aber die Sophie wollte schon. Achso, Entschuldigung, Sophie. Nein, du brauchst eine Antwort. Ich habe eine andere Frage. Gib mir mal eine Antwort, ich weiß nicht. Okay, ich wollte nur sagen, es muss kein, also dieser andere als reiner Repräsentant muss keine Jesusfigur sein, das kann schon eine Gottfigur sein. Und Lacan macht das ja selber, also Lacan spricht ja von eben am Ende, das, wo ich eigentlich mit der Philosophie die ganze Zeit hin will und nicht hinkomme, Lacan spricht ja von Descartes und was macht Descartes? Descartes ist, was will Descartes? Descartes will Gewissheit. Ja? Descartes sagt, wir können keine Gewissheit haben, es gibt immer Zweifel, der hält dieses Subjekt, der hat diese Offenheit des Subjekts, man kann nichts wissen. Ja? Es geht aber darum, ein Wissen herzustellen für ihn. Und das sagt er, das muss performativ hergestellt. Und dann sagt er aber, worin besteht Descartes' Voluntarismus? Naja, am Ende, wer garantiert die Wahrheit? Es gibt dann nämlich schon sowas wie Wahrheit und die kommt vom anderen, die kommt nämlich von Gott. Ja. Aber Gott ist eine völlig leere Instanz in dem Fall eigentlich, nämlich eigentlich nur ein Garant der Wahrheit. Gott muss da sein, um die Wahrheit zu garantieren. Und das ist eigentlich der große andere. Das ist dieser Stand-in, also dieser Platzhalter, diese minimale Differenz. Und Lacan verbindet das dann ganz gegen Ende sehr schön mit der Null. Also aus dem, oder mit dem Zahlenspiel, ja, wie können wir überhaupt zählen, wie kann die Reihe der natürlichen Zahlen weiter fortgeführt werden, indem man ein Nullelement, eine Nullstelle einführt, wo man ich bin immer ganz schlecht und verwechsel das von den Kardinal zu den Ordinalzahlen, glaube ich, ist es kommt, gell? Also von den Ordinal zu den davon ist es wurscht, von dem Raufzählen, 1, 2, 3, zum Abzählen. Ja? Ja, vom Zählen zum Rechnen, würde ich jetzt sagen. Vom Zählen zum Rechnen und dann eben auch zum nächsten Glied in der Reihe. Und er sagt, Descartes legt eigentlich die Grundlage dafür, weil Gott eben als dieser Garant der Wahrheit eine Null ist, ja? ein leerer Repräsentant. Und er sagte, das ist genau die Funktion des Repräsentanten, also da geht es ins Reale, des Repräsentanten, nämlich reiner Repräsentant zu sein, nicht Subjektives da irgendwie reinzumischen. Ja. Später wird das dann wahrscheinlich das transzendentale Subjekt und so. Das ist ja der Spalt dann. Eigentlich nicht, so wie du es jetzt erklärt hast, eigentlich nicht. Ich würde sagen, ja, ich würde nicht sagen, nichts in der reine Repräsentant. Ich meine, eigentlich, ja und nein, es ist auf dieser Ebene, aber manifestieren tut sich dann ja nur hier. Ja? Manifestieren, also wenn man sagt, das ist das Reale, dann ist das Reale im Symbolischen. Ja? So ist die Bewegung. Die Repräsentanz, das Sein hier, das ist eigentlich, das existiert nicht. Ja? Das hat so gesehen keine Existenz, das hat nur nachträglich eine Existenz im Sinne des Realen innerhalb des Symbolischen. Ja? Die Frage ist sozusagen die Verbindung von Null und Buchstabe. Das ist jetzt eigentlich eine naheliegende Fragestellung. Weil du hast es früher natürlich dieses S sozusagen von Vorstellungsrepräsentanz im Sinne, ja. Sozusagen, wenn man die Motiv des Buchstabens. Ich glaube, dass man die Null hier einschreiben kann. Wovon man spricht, ist dieser Bereich hier, der natürlich immer irreal ist, das ist Gott, ja, das ist Gott als Garant der Wahrheit. Wie manifestiert sich Gott dann auf, ja, das, eigentlich ist das ganz, eigentlich kann man das ganz schön mit Walter Benjamin sagen, so. Weil Walter Benjamin behauptet ja in seinem Trauerspielbuch, zum Ursprung des deutschen Trauerspiels, sagt er ja, was im Barock passiert eigentlich. Und Lacan sagt ja immer, bla bla, die Psychoanalyse beginnt erst im Barock. Ja. Warum? Eben die Nachwirkungen des Descartes'schen Moments, ja, das Subjekt des Unbewussten konstituiert sich. Warum kann sich das Subjekt des Unbewussten konstituieren? Weil es nicht mehr einen Gott hier im Außen gibt, weil es nicht mehr Engel und Teufel und eine Wahrheit im Außen gibt, sondern weil die Wahrheit performativ hergestellt werden muss im Inneren, ja, durch das Spiel oder was weiß ich, das Theater Mundi, keine Ahnung, weil, wie Benjamin sagt, die Transzendenz in die Immanenz reinwandert. Und das ist eben genau die Bewegung, die da passiert eigentlich. Glaube ich. Ja, jetzt hat es mich auch gerade gefreut, dass wir das reinkommen. Ja. Und das ist, glaube ich, die Bewegung von Gott zu Null, beziehungsweise von Gott zu einem transzendentalen leeren Subjekt. Ja. Glaube ich. Also mir war das jetzt ein bisschen zu schnell, das Letzte. Okay. Ja, nein, das. Ich weiß nicht, ob das so eine Erklärung war, aber du wolltest halt zum politischen Punkt von hingehen. Ich war so kurz aufgeflackert. Und jetzt bist du aber sozusagen jetzt sehr überstürzt, glaube ich, auf diese, ja schon fast, eben auf diese transzendentale Ebene. Das ist ein sehr schwieriger Begriff, mit Immanenz und transzendentale Ebene. Ja, das ist schwierig, weil ich eigentlich noch auf den philosophischen Aspekt hinaus wollte. Also am Ende von dem Seminar, ich glaube, das lassen wir aber jetzt, das macht überhaupt keinen Sinn. Du wolltest noch was zum politischen Aspekt sagen. Wenn du jetzt leid was wollte ich da noch so anknüpfen? Ja, sehr, sehr gerne. Du hast am Anfang was ich gestellt, dass du vielleicht, wie ich versuche, das noch ein bisschen, so die politische Dimension aus dem Ganzen zu retten. Aha, genau. Und so, was du gerade meinst, nicht? Also, die, so irgendwie, wo gibt es halt noch sozusagen diese also Masse, oder die sich jetzt die sich gegen irgendwas erhebt. Und dann ist man halt nicht so, so wie damals in den 70er Jahren und so, nicht? Also, und du hast das aber gleich wieder relativiert, wenn du gesagt hast, na, das war ja eigentlich auch nichts, weil denen ist es ja auch um nichts anderes gegangen, als dem großen anderen in Besuch zu sprechen. Ja? Nee, das habe ich eigentlich bezogen eher mehr auf unsere Zeit. Also, es ging nicht um diese CDA, sondern konkret, weil also jetzt sozusagen diese klassischen Mai-Randale, die ja bis heute gibt in Berlin, die hat ja mal diesen Ursprung in den CDA, da ging es da wirklich um mehr als wirklich nicht, aber es ging auf jeden Fall meinen, glaube ich, ein bisschen mehr gehen. Heute ist ja so eine Art von Tourismus, Leute fahren extra hin und ich am Wochenende dann oder zum ersten Mal dann halt irgendwie ordentlich es krachen zu lassen und die Hundertschaft in die Rede zu setzen. Und das ist eigentlich, es klingt jetzt sehr sozusagen konservativ, also nicht mich beklagen würde, wie so ein 68er jetzt sagt, der überhaupt keine Ideale mehr und weiß nicht, wofür sie kämpfen soll. Gar nicht. Mein Gefühl ist eher, weil eben genau diese Stellvertreter fehlen, ist man immer komplett, wie du vorhin, das war eine Formulierung, die ich sehr fassen kann, vis-à-vis des großen anderen. Ja? Es gibt eigentlich überhaupt keine Möglichkeit mehr zu operieren, man ist eigentlich ständig konfrontiert mit einem total diffusen Anspruch, jetzt wird es auch im lakanianischen Sinne Anspruch, dem man überhaupt nicht mehr gerecht werden kann. Und der sich dann halt wieder in so total phantasmatischen Figuren wie der Hand des großen Marktes reichen. Ja. Also wo ich sozusagen ständig Opferbereitschaft zeigen muss, um sozusagen das Ganze am Laufen zu lassen. Und das lässt bei mir halt eine andere Theorie bei der Kommodimension resonieren. Das ist nämlich die Theorie der vier Diskurse und natürlich dann im Grunde der Diskurs der Universität, wo im Grunde genommen auch eigentlich das Wissen an die Position des Herrn geht. Das Wissen ist auch total diffus. Ja? Das Wissen muss vor allen Dingen funktionieren, es muss durchlaufen können. Ja, es muss signifikant akkumulieren können und so weiter. Der Herr, der hat einen konkreten Anspruch. Er bringt mir was zu essen und so weiter, steht mir zur Verfügung. Das Wissen hat diesen Anspruch nicht mehr, aber es artikuliert ständig diesen Anspruch an uns. Ja, und das artikuliert sich dann eben genau in diesem seltsamen Typ. Aber empfindest du das jetzt im Moment so? Weil ich meine, ich habe in letzter Zeit wieder eben in Vorbereitung auf den Workshop und so wieder die Zeit, also ein bisschen mehr Zeitung gelesen und ich finde, da gibt es schon eine eben im Sinne von vis-à-vis des großen anderen, da gibt es eben schon, der große andere ist zwar total diffus, ohne Repräsentant, aber ist nur als reiner Repräsentant da, als signifikant nämlich, als der Markt oder die Märkte. Oder die Banks da. Die Bankster oder, ja, aber die Sachen, die ja, Sachen. Das wurde ja immer okay, also diese das ist dann die andere Seite, genau, das wäre, ich meine, das ist eigentlich interessant, dass du das sagst, weil das ist die andere Seite der Medaille, das ist, wenn man dann zu den Occupy-Bewegungen schaut, ist das eigentlich dasselbe Verhältnis zu diesem großen anderen, das ist das Beunruhigende eigentlich, weil was da passiert, ist, dass dieser reine Signifikant vollkommen anthropomorphisiert wird und dann eigentlich als Herr mit einem Anspruch auftritt. Und zwar lautet dieser Anspruch, beruhigt mich. Ja, beruhigt das, mich. Das kommt die ganze Zeit vor, beruhigt mich. Wie können wir die Märkte beruhigen noch? Ja? Und ich habe mir aufgeschrieben, als worüber ich nämlich gern gesprochen hätte, ist der Slogan, über den ich mich damals schon aufgeregt habe, sehr aufgeregt habe, geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut? Im Sinne, vis-à-vis jetzt zu, man muss die Märkte beruhigen. Weil ich glaube, da ist was passiert und ich meine, ich habe den geht es der Wirtschaft gut, geht es uns allen gut, Slogan schon relativ furchtbar gefunden, ja. Aber ich finde diese Märkteberuhigung eigentlich noch, das ist da hat sich was verändert, ja. Da hat sich was verändert im diskursiven Bewusstsein. Ja, und zwar ist das Subjekt vollkommen rausgefallen, ja. Es ist nur mehr, oder beziehungsweise vollkommen petrifiziert worden. Es ist gar nicht mehr die Frage. Die Frage stellt sich nicht mehr, was muss passieren, damit es uns gut geht, sondern es gibt nur den Anspruch des großen anderen, auf den zu reagieren ist, weil der will, der stellt uns auf eine Position. Ja. Und das finde ich, ausgesprochen problematisch. Ich möchte nur eins noch nachschicken, weil ich habe hab das Freud-Zitat zu der Massenidentifizierung im Vorfeld rausgeschrieben, was ich vergessen habe. Ja. Und zwar, wie das funktioniert mit der Masse. Und zwar die Definition der Masse ist eine Anzahl von Individuen laut Freud, die ein und dasselbe Objekt an die Stelle ihres Ich-Ideals, haben gesagt, setzt und sich infolgedessen in ihrem Ich miteinander identifiziert haben. Ja. Also wir haben da einen Herrn, einen anderen, der interpelliert uns eigentlich, petrifiziert uns und sagt, und wir haben dementsprechend dem zu dienen. Ja? Gut, das kann man jetzt weiterspielen. Ich wollte genau dazu sagen, und zwar, die Frage ist ja, wie weit da nicht ein perverser Sprachgebrauch im Sinne dieser Petrifizierung erfolgt. Genau. Und zwar, aber das wird aber auch genau bedient, das wird auch erwartet. Das ist nicht nur der Herr, der das spricht, sozusagen so, natürlich ist es diese Instanz, aber deswegen funktioniert auch der Populismus, es wird auch erwartet. Deswegen gibt es korrespondent ein Schädel des politischen Subjekts in dem Sinne. Also, und das ist auch die allseits beklagte Entpolitisierung. Ja. Das ist auch, es wird von besorgter Politik, die Politik für den kleinen Mann gemacht, nicht? Ja. Also von vornherein eine Supplementierung, nicht? Also es ist eine absolut anti-emanzipatorische Form, wo es eben jetzt nur mehr um die Alienation und nicht um die Separation geht. Ja. Also, das würde ich eben genauso sehen. Ich habe da in den Texten einmal vor 12 Jahren über die Sprache des Populismus und habe eben spekuliert damit, warum ist das eine allglatte Sprache? Mhm. Mit der fast psychotischen Gewissheit. Das ist eine perverse Sprache eigentlich. Mhm. Und der Durnheim hat das damals ganz gut geschätzt. Mhm. Ja, das würde ich ich würde das eben genauso sehen und natürlich kommt das nicht vom anderen, weil wer ist der andere? Der andere existiert eben in dem Sinn nicht, also der Markt spricht nicht zu uns, sondern wir unterstellen ja dann, das ist ja eben dieses Perverse. Wir unterstellen dem anderen einen Mangel und entsprechend, dass wir dann gleichzeitig einen Mangel, den wir gleichzeitig praktisch fühlen können oder befriedigen können wieder. Und ganz interessant, das Cover des heutigen Falter ist, ich weiß nicht, bei den, ja, haben Sie es gesehen, ist Rate mich. Und da steht die Domina und hinten mit der Peitsche und die Staatschefs stehen vorne. Und ich glaube, dass die da, ich weiß nicht, wer das designt hat, aber ich glaube, dass das genau das ist in Wirklichkeit. Ich wollte den Falter eigentlich noch mitbringen und habe ihn nicht vergessen. Aber ich glaube, dass das eben genau das Problem jetzt ist. Und ich glaube, das stimmt genau aus dem Grund, fällt die Subjektivität raus, aus dem politischen Sprechen. Ja, du musst überlegen, wie weit das dein Ansatzpunkt für eine Repolitisierung sein kann. Genau. Und ich glaube eben, dass der Laclausche Punkt dann genau der falsche ist. Also ein linkes populistisches Sprechen macht es nicht besser, glaube ich. Ja, beziehen Sie sich jetzt auf das Erste? Ich beziehe das auf Populist Reason. Also das hat aber wieder Rufen sozusagen. Das ist später. Populist Reason von 2005 und das ist im Moment der Status quo. Und da geht es eben darum, dass es. Das ist aber nicht übersetzt. Ne? Ich glaube nicht. Das kennen wir leider. Ja, aber da geht es eben darum, dass in der Linken fehlt ein populistisches Sprechen. Ich meine, das stimmt sicher, aber einerseits. Populistisch ist es nicht. Es ist eher populär, als das weniger populistisch. Also diesen leiten People-Begriff oder schon. Ja, aber er meint schon dieses Sprechen im Sinne von Produktion von empty signifiers an und die rum sich dann eine oratische Wirkung knüpfen kann. Also das ist eben genau so ein, was jetzt eben der Markt ist. Der Markt wäre so ein empty signifier, auf den rum sich so eine Aura bildet, also eine libidinöse Bindung eigentlich mit allen Wünschen, Hoffnungen, Ängsten. Ja? Und er meint, sowas müsste dann eben von linker Seite wieder zurückgeordnet werden. Ich muss kurz mal erwähnen, ich glaube, man kann bei der Hand des Marktes, die sozusagen eingreift, kann man das, und sozusagen die Sachen regelt und fluide macht, kann man das gut sehen. Die Hand ist quasi Partialobjekt in dem Fall. Wir haben es da mit der Kopplung natürlich dieses Empty-Signifiers mit Objekt A zu tun. Und das ist ganz massiv entscheidend. Ich kenne das auch von Popular Theory nicht, aber die Frage wäre ja sozusagen, in der frühen Stufe der Ausarbeitung, die ich jetzt noch kenne von ihm, da gibt es nur den Empty-Signifier, da gibt es kein Objekt A. Er hat eine Theorie des Objekt A's dann. Okay, das ist eine Theorie des Objekt A's und die kommt aber nicht über Lacan, die kommt dann über Kopfcheck und die kommt ganz... Das ist ein entstelltes, ich habe das jetzt nicht mehr so genau im Kopf, aber das ist auch eine eigenartige Objekt-A-Theorie, die er da fand. Aber er hat das Objekt-A nicht. Ich bin der Zusammenhang, die meine vor einer halben Stunde zu stellende Fragen, weil es passt nicht schlecht, modifiziere sie ein bisschen die Frage. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du begonnen mit dieser Auseinandersetzung, Analyse dieses Seins und Sinns mit dem Nichtsinn als Moment des Subjektkonstitution. Wir haben dann weiter von der Weiterführung zur Separation und der Einbezug des Moments der Alienation als notwendig und so weiter. Und die Kritik jetzt zu diesem politischen Zusammenhang, dass möglicherweise im Raum des Perversen, des sozusagen in der Alienation sich befindenden Marktes von mir aus für uns befinden. Ja. Beziehungsweise, wenn es so ist, nicht? Ich sage dann gleichzeitig eine Frage, würde das bedeuten, dass es eben so ist, ist eine Tatsache. Ich meine, das ist nicht nur hier, sondern eben wirklich weltweit und wir sind in großen Problemen. Also es ist nicht so, dass es nur eine theoretische Problematik wäre. Wenn das so ist, müsste man davon ausgehen, nachdem ja du vorgetragen hast mit Lacan zusammen, dass dieses Moment des Subjektkonstitution im Zuge eigentlich eines psychoanalytischen Prozesses stattfindet. Es ist nicht so, dass man tatsächlich, um die Frage des Kollegen aufzunehmen, dass man, wenn ich ein Buch lese, gleich alles weiß. Beziehungsweise dieses Moment, dieses Aha-Erlebnisses oder, wie hast du es gesagt, diese Erfahrung. Ich meine, das ist hier das Problem. Müsste man wieder sozusagen sagen, damit wir diese Verschiebung innerhalb des Marktes, von dem wir jetzt keine Lösung sichtbar haben, das wäre die Voraussetzung, eine Fakt, also irgendwie in irgendeiner Form analytischen Prozesses. Also was ist deine These jetzt? Weil du wolltest ja das Politische... Was ist meine These hin zu einer Repolitisierung? Also nein, das passiert ja nicht. Repolitisieren, was heißt Repolitisierung? Was würde ich meine, ich habe schon... Zusammen mit der psychoanalytischen Theorie jetzt. Ja, nicht? Ich habe schon eine vage Vorstellung davon, was Repolitisierung in diesem Fall heißen würde. Aber ich bin natürlich keine Ökonomin, also ich mache das nicht... Ich löse keine Probleme in ökonomischer Hinsicht, sondern diskutiere. Aber was das natürlich, was das bedeutet, ist, also Lacan sagt, dass und das Subjekt der Psychoanalyse und dieses ethische Subjekt ist das Subjekt des Zweifels. Ja? Genau, das wollte ich gerade sagen, mit Helmut Lesser kann man sagen, Conditio Humanus, der Konjunktiv. Und das ist es genau. Ja. Das ist, und damit wird nämlich das eigene Begehren wieder eingeführt und damit wird nämlich ein Hinhören und ein Hinschauen auf blinde Flecke wieder möglich. Weil ich glaube, ein Hauptproblem im Moment ist nämlich, dass mit diesem ganzen hausgemachten Problem, weil das über diese Ratingagenturen und was weiß ich, diese fiktiven Marktspieler sind eigentlich ein Riesentheater und ein Riesenszenario, das aufgezogen wird, um einfach nicht hinzuschauen. Ja? Um einfach nicht, also das ist keine Politik, ja, da wird nicht politisch gearbeitet, um einfach nicht hinzuschauen, was wirklich an politischen Maßnahmen nötig wäre. Es wird verstellt und es wird immer wieder aufgezögert, weil wir die Märkte beruhigen müssen. Märkte beruhigen heißt aber eben, praktisch das zu tun, was dann eben was weiß ich, die Leute, die gerade hier hinter dem Markt, nämlich die Ratingagenturen, und hinter denen stehen dann wieder die Banken, ja, und die Investoren, was die dann wollen. Ja. Entschuldigung, aber da natürlich kurz eine Anmerkung. Ich kenne mich jetzt bei Lacan überhaupt nicht aus. Ja. Ich komme von einer ganz anderen, ich komme von der Wirtschaft, ich auf der Rio und Entschuldigung für alles. Aber ich glaube, es ist lang angehört und ich bin nicht bei allem mitgekommen. Ja. Also bei den meisten bin ich nicht so wirklich mitgekommen. Aber du hast gesagt, sondern ich habe ungefähr verstanden die Theorie dieses Lernplatzhalters für mich ungefähr. Ja. Und wenn man jetzt sagt, du hast gesagt, hinter den Märkten stehen die Banken, hinter denen stehen die, ich weiß nicht, die Strippenzieher. Ich glaube, genau das ist falsch. Ja. Weil ich glaube, auch in der Zwischenkriegszeit ist es so gewesen, die Wirtschaft ist zusammengebrochen, dann kam der Zweite Weltkrieg. Wen hat man dafür verantwortlich gemacht? Die jüdische Weltverschwörung. Oder die Juden oder die Kapitalisten sitzen in Amerika, sie sitzen auch in Russland. Das heißt, wir kommen sowieso nicht aus diesem Schlamassel hinaus. Und ich glaube, bei jeder schlimmen Situation jetzt, wie bei dieser Wirtschaftskrise oder bei der Eurokrise und so weiter, ist genau diese populistische Falle vorhanden, dass man dann jemanden in diesen leeren Platz halt hineinschieben will und den dafür verantwortlich machen will. Ob das die Juden sind oder ob das das Großkapital ist oder was auch immer. Ich glaube vielmehr, dass dieses kapitalistische System jetzt zum Beispiel wie ein Automat funktioniert, der sich verselbstständigt hat. Also wie eine nicht wie ein... Das wäre aber ein Fatalismus. Also das ist ein Fatalismus. Nein, das heißt aber nicht... Ich bin nicht ansicht, dass man das nicht ändern kann. Aber ich glaube, es hat sich von den Akteuren etwas verselbstständigt. Man kann nicht sagen, das sind die 50 größten Banken oder das sind die Ratingagenturen oder ich glaube, dahinter steckt niemand, den man persönlich angreift. Die Interessen gibt es ja. Die Profiteure gibt es auch. Ja, aber die Profiteure sind die Profiteure. Nein, aber das Kapital betreibt den Kapitalisten nicht umgekehrt. Subjektfunktion ist, das ist die implementierte Verwertungslogik. Ja. Aber nicht der Kapitalisten, auch uns. Ja, ja, auch uns. Natürlich, ja. Und man hat auch einen Teil. Ja, aber der Übliche hat eine Rolle. Ja, aber der übliche Vorwurf ist ja, dass eine organisierte Funktion, also eine Funktion im Kapitalisten, der hat oben steht. Richtig. Und das ist eine Illusion. Ja, sicher, ja. Aber das ist schon seit Marx eine Illusion. Ne? Das weiß ich schon. Aber ich glaube, das ist genau das passiert, glaube ich, in solchen Zeiten wie heutzutage, ob das jetzt die FPÖ ist, wie auch immer, die sagt, wieder die Bösen oben, oder ich glaube, der Scharnhoff, oder ich weiß nicht, ich glaube, von der Leif hat gesagt, ja, das ist eine angelsächsische Weltverschwörung in den Ratingagenturen. Solche Blödheiten einfach. Ja, meine Meinung nach. Was sagt Scharnhoff? Ich versuche jetzt bitte nochmal, sozusagen eine historische Verortung. Ich wollte eigentlich kurz mal weitermachen und ich glaube, dass ich da wirklich einigen Wortmeldungen sozusagen mit dem jetzt vielleicht zumindest anknüpfungsfähig bin. Ja? Und da glaube ich schon, also das ist meine politische Wertung, dass man sich nicht damit zufrieden geben kann, sozusagen vor lauter Angst, dass man sozusagen vielleicht doch einen Schuldigen findet oder etwas, was verbesserungswürdig wäre, ja? Dass man deswegen jetzt sozusagen diese Diskussion auf keinen Fall aufgeben darf. Ja? Bitte nochmal jetzt kurz zurück in die 70er. Und weil ich unterstelle der 68er Revolution, dass sie sozusagen zumindest vom Effekt her nichts anderes als eine liberale Revolution war, ja, die eben genau das macht, was sozusagen einige auch heute ungerichtete Aktionen, ja, die uns sozusagen chaotisch vorkommen, mal tun, die im Prinzip. Aber ich meine, das ist affirmativ, habe ich das gemeint. Die haben nichts anderes vor, als einen großen anderen Mann die Suppe zu spucken. Ja? Gut, was sie damit erreicht haben, damals schon, ja, war sozusagen eine viel, viel höhere Individualisierung und Atomisierung der Gesellschaft. Nicht gegenüber ihren Nazi-Vätern und so weiter, nicht, das ist ja alles ein Scheißdreck, wir wollen das anders machen, wir wollen zuerst einmal frei sein. Ja? Und dann sozusagen die ganze Bewegung in die radikal andere Richtung, die jetzt in diese extreme Individualisierung hineinführt, ja, die dem Kapitalismus und dem Markt, und was sozusagen, wozu er uns braucht, nämlich als Konsumenten, sage ich mal, extrem entgegenkommt. Ja. Also ich kann jetzt sozusagen, ich würde sagen, in diesem Extremismus der Vorstellungsrepräsentanz Weil es ist ein Extremismus, sozusagen derartig, sozusagen das Objekt derartig individualistisch zu verorten. Ja? Bin ich am besten funktionsfähig innerhalb einer kapitalistischen Marktlogik als Konsument? Ja, sozusagen, weil da hole ich mir meine Bedürfnisse sozusagen auf diese Art zurück, dass ich im Konsumtempel und so weiter mit diesen ganzen pseudo-religiösen Formen und so weiter nicht. Also, Stichwort Name-Dropping, ich glaube, ihr wisst, was ich jetzt damit meine. Ja? Und sozusagen dieses System scheint jetzt aber sozusagen das ist zumindest mein Eindruck, ja, sozusagen eine gewisse Sättigungsgrenze erreicht zu haben. Ja. Und das ganz zu Recht, und zwar weil es extremistisch ist. Und an diesem Punkt, glaube ich, muss man auch, das wäre ein anderer wichtiger Punkt, den ich gerade zu markieren hätte, den Moment der Mobilisierung oder des Mobilisierungspotenzials, ja, von vornherein, zumindest mal auf der wissenschaftlichen Ebene, wertfrei betrachten können. Ja. Also das nicht alles, wo es darum geht, dass seine Leute zur Masse werden, von vornherein sozusagen in einer negativen Art als populistisch und so weiter, mal sozusagen sofort mal versucht wird, vom Tisch zu wischen. Weil das System, nicht, also ein bisschen wertend sozusagen aus meiner Sicht, das reinbringen, hat nämlich sozusagen auf diese individualistische Revolution der 68er genauso reagiert. Dass es nämlich gesagt hat, okay, was die nicht wollen, sind Repräsentanten. Ja, die tun das alle weg. Im jetzt haben wir ein System, wo niemand mehr für irgendwas verantwortlich ist, wo eben die unsichtbare Hand, ja, und so weiter, also quasi das System ist das geworden, was irgendwann früher mal von Personen verkörpert worden ist. Das System an sich. Und das ist sozusagen, das tut es nicht. Also, und dieses System muss jetzt irgendwie beruhigt werden, damit es uns allen wieder gut geht und so weiter. Natürlich haben sich die Leute auch nur zurückgezogen. Nicht? Also, sie haben gemerkt, dass es so eine Masse gibt, die gegen auffällige Repräsentanten etwas hat. Ja? Sozusagen hat es in Deckung gegangen. Und natürlich gibt es dahinter die Profiteure dessen. Nicht? Also ich weiß nicht, ob ich da irgendwo. Oh ja, schon. Wir sind schon ziemlich drüber und ich glaube, da muss ich vielleicht auch mal heimgehen. Vielleicht die letzte Wortmeldung und wir können ja dann noch bei einem Getränk oder so im Berg weiter. Ich würde deiner Einschätzung nach völlig recht geben. Was die 68er geschafft haben, war natürlich nicht das, was sie proklamiert haben, jetzt vor allem die europäischen 68er, nämlich sozusagen eine Umwälzung der bestehenden Verhältnisse in Richtung Kommunismus und sozialistischer Wirtschaft, sondern natürlich im Grunde genommen eine Verschärfung im Grunde genommen des Kapitalismus. Und wer verschärft diesen Kapitalismus? Ich würde sagen, es ist der revolutionäre Hedonist. Der ist derjenige, der glaubt, dass Hedonismus revolutionär sei. Das, ne? Also in 68 hätte jemand revolutionär sein, ist natürlich völlig anders verstanden. Ne? Der versucht dann zu erklären, naja, also im Grunde genommen, das ist der klassische Spruch, jetzt war man mit der Development, der Establishment, da kommt das sehr gut zum Ausdruck, ja, also im Grunde genommen, wenn du nicht in der Lage bist, hedonistisch zu sein und im Grunde genommen ständig einen Sexualpartner zu wechseln, dann bist du halt im Grunde genommen konservativ und Teil des bösen Schweinesystems. Stichwort System, wir reden eigentlich über die Idee der Gesellschaft als System. In der Neuzeit ist vor allem eigentlich die Idee der Gesellschaft als Organismus wichtig, die natürlich leider bei den Nazis eine große Perversion findet. Heute sind wir bei den Systemen. Und du hast völlig recht mit diesem Stellvertreter, den ich glaube, das ist. Welche zu dem? Ja, das macht es anonym. Völlig genau beschrieben, was da passiert. Also, es ist genau das auch. Also, im Grunde wird da in diesen leeren Signifikanten jemand reingeschoben, der in der Schusslinie steht. Ja. Sündenbock. So ist es. Sündenbock-Theorie, kann man genau sagen. Das Entscheidende ist jetzt aber im Grunde genommen, dass wenn man jetzt sagt, naja, aber diesen Sündenbock gibt es nicht, dann ist man an einem Punkt, der wiederum auch Teil des kapitalistischen Phantasmus ist. Dann sagt man in der Sache, naja, es gibt dann niemanden, der die Schritten zieht. Also das System rennt von selbst. Ja. Und dann muss man sagen, war es nicht das, was immer alle Neoliberalisten gewollt haben? Dass das System von selbst rennt? Jetzt rennt es von selbst. Aber wenn Moment, jetzt rennt es von selbst, aber es rennt eben gegen die Wand. Das ist genau das, was passiert. Also, mal sehen, wie adaptiv es ist. diese Problematik des Beruhigens, also im Grunde genommen wirklich den Anspruch des Kleinkinds, Kapitalismus zu beruhigen, und wiegt ihn so ein bisschen und schiebt ein bisschen, gibt ihm die Flasche in Form von ein paar Milliarden und nichts passiert. Ja. Es schaukelt sich immer noch mehr auf. Also wir haben so das Problem, so dieses, das muss man sagen, diese Idee, es geht dieses System, dieser Verdacht, der ist von Grund auf falsch. Weil den großen anderen gibt es nicht. Es gibt nicht. Aber ich die großen Strippen sind auch nicht. Nein, natürlich nicht. Also, weil dann würde man die 50 größten Banken auflösen, das Problem wäre ja schon so weit, dass man den großen Strippen wieder entpersonalisiert. Nicht wahr? Letztens in Ö1 immerhin schon, also 70% der Geschäfte werden nur mehr von Computern gemacht, die also 100 Meter von der Wall Street oder von der Frankfurter Börse, da ist allerdings das ausgelagerte Computerzentrum, entfernt sind, und 30% in Europa, das ist ja keine Person mehr. Das sind keine Juden mehr, das sind keine russischen Kapitalisten mehr oder was Gott mehr, das sind Automaten, die offensichtlich kein Mensch einschaltet. Nicht? Aber es kommt alles leicht dasselbe hinaus. Nicht? Ja, es wird irgendwo ein Streckenzieher dafür verantwortlich gemacht. Richtig. Aber nachdem man also sozusagen politisch korrekt jetzt bestimmte Personen nicht mehr verantwortlich machen kann, man kann nicht sagen, also hängt der Ackermann, und also wir sind die bösen Computer. Aber das wird auch nicht sehen, meiner Meinung nach. Das würde implizieren, wenn die 50 Top-Banker hängen würde und die Server zugrunde gehen würden und keine High-Frequency-Trades mehr gemacht werden würden, wären wir alle zum Schneider. Das stimmt aber sicher. Ja, machen wir. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut.